Okay, dann fangen wir doch jetzt langsam mal an. Ich dachte, weil es ja doch so wichtig ist, vorher die Motivation zu stärken, rezitieren wir vorher die Zufluchtnahme, das wäre mir sehr lieb. Ich gebe mal rum. Ich glaube, es reicht sogar für alle. Ich habe jetzt nicht so viele gemacht. Die normale, also eine spezielle. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eine genommen, ich nehme eine mit, gebe mal durch. Eventuell müssen wir mal einmal zwei zusammen reingucken. Ja. Diese vier ersten Zeilen, ja? Genau, aus dem Gebet der sieben Zweige. Ich dachte, dass wir das Gebet der sieben Zweige, weil das ist ja das klassische Gebet, da wir heute ja ein bisschen über Rituale und klassische Hilfsmittel für die Praxis sprechen. Dieses Gebet der sieben Zweige ist uralt, also das zählt zu den ältesten buddhistischen Gebeten überhaupt. Und alles, was da drin steht, hat eine viel tiefere Bedeutung, als man zunächst mal so annimmt. Ich frage jetzt, was ist das, das sieben Zweige? Ja, ja, das, also das Problem ist, es gibt also mehrere sieben Zweige. Es gibt sieben Punkte, sieben Zweige und so weiter, aber das ist also, was immer The King of Prayers genannt wird, der König der Gebete, so ungefähr. Das klingt immer ein bisschen seltsam, aber tatsächlich ist es eins, wo man, während man es rezitiert, gleich die sechs Vollkommenheiten übt, zum Beispiel. Das ist ein Klassiker, der für uns am Anfang manchmal etwas sperrig wirkt, weil wir so mit diesen ganzen Bildern und Metaphern am Anfang kommt es als recht blümerant vor, aber es hat tatsächlich eine sehr schöne poetische Tiefe. Und die Bilder, die dabei entstehen, da bringt man in dieser Form eigentlich wirklich sich selbst in ganz gereinigter Form dar. Es ist eine Art Mandala, die man hier aus sich macht und die man vor allem aus seinem Geist macht. Also man schärft, das ist so wie der Geist Bleistift an Spitzer. Man spitzt seine Motivation richtig zu. Ich dachte, Wasser nicht trinken soll, jetzt habe ich mich verschluckt. Ich dachte, umgekehrt, du solltest mehr Wasser trinken, okay. Damit du dann richtig, damit es richtig fließt. Damit es richtig fließt. Ich denke, das Ziel ist, dass es nicht mehr fließt. Weil ich überhaupt jetzt keine Ahnung richtig davon habe. Was bedeutet jetzt in dem Zusammenhang Zufluchtnahme? Zufluchtnahme? Habt ihr das, macht ihr doch hier auch, ne? Ich also, bin hier fast nie. Ach so, okay. Ach so, okay. Nee, dann ist ja klar. Aber dann ist natürlich sehr gut, dass du fragst, wie wird man Buddhist? Das ist Zufluchtnahme, aber was bedeutet es in diesem Zusammenhang? Wenn man die Zufluchtnahme Gelübde genommen hat, also das macht man ja, wenn man also sagt, ich will Buddhist werden, also gehe ich zu einem Lama meiner Wahl. Oder aber man stellt sich im Geist Buddha vor, das kann man auch, oder hat vor sich eine Statue. Also wichtig ist, dass man ein Gegenüber hat, weil Gelübde nimmt man immer gegenüber von jemandem. Die nimmt man zwar in diesem Fall vor sich selbst, aber vor dem visualisierten Buddhas und Bodhisattvas oder vor dem Lama in Stellvertretung, wenn man zu dem Vertrauen hat. Und damit geht man ja Bindungen ein, Verpflichtungen ein, macht man freiwillig, dass man dreimal am Tag und dreimal in der Nacht diese Zufluchtnahmeverse und das damit ausgedrückte Vertrauen wiederholt, um es in sein Geisteskontinuum einzuschleifen sozusagen, dass man das gar nicht mehr, dass man dem ganzen Tagesablauf einen Rahmen gibt. Und mit Hilfe solcher vorgefertigten Verse hat man das leichter, als wenn man das immer neu für sich selbst formulieren muss. Wenn man die auswendig gelernt hat oder immer wieder rezitiert, dann hat man einfach so einen Satz, wo man auch, wenn man verzweifelt ist und wenn es einem schlecht geht, sich ein bisschen dran festhalten kann. Also dann, angenommen, man wird unrechtmäßig ins Gefängnis gestopft oder sonst irgendwas und hat so Momente größter Verzweiflung, da ist der Geist nicht so schnell zur Ruhe zu bekommen und klar zu bekommen. Und dann sind natürlich solche Hilfsmittel, dass man auswendig gelernte Verschen hat, an deren Wortlaut man sich erinnert, da muss man keinen Zettel aus der Tasche ziehen, da hilft das natürlich. Und das sind so Verse, die halt diese, das, was man verspricht, nochmal formulieren. Mit der Zufluchtnahme einhergeht eben auch, dass man, bevor man etwas trinkt oder bevor man etwas isst, dass man das im Geist allen Lebewesen anbietet. Also dass der Genuss, den man jetzt davon hat, dass der möglichst allen zugutekommen möge. Man kann das auch noch steigern, indem man sich im Geist vorstellt, wie alle das gleiche Glück erfahren. Die in den niederen Bereichen, die in der ganzen Stadt, dass wirklich so dieses Glück und dieses Behagen und Wohlergehen von Geruch und Geschmack und all dem, was man zu sich nimmt, diese Befriedigung alle empfinden in diesem Moment. Also das ist ja so eine Technik, sein Herz zu weiten. Und ich sage mal, wenn man vor sich nur die alte Käsestulle hat und irgendwie den Kaffee, der auch schon nicht mehr der wärmste ist, im Geiste kann man das als Mahayana großes Fahrzeug steigern, indem man sich halt so eine Art Adlon-Frühstück aus der Käsestulle vorstellt mit herrlichsten Speisen, herrlichsten Getränken und so weiter und so fort und die dann widmet und dann mampft man trotzdem sein Käsebrot und so weiter und hat viel Spaß dabei. Also wichtig ist, dass immer mit so einem mit Freude und Humor zu sehen. Also das macht ja auch den Geist des Buddhismus einfach aus. Also es geht hier nicht darum, krampfhaft irgendwas zu visualisieren, weil ich das jetzt muss, sondern der Spaß dabei, das ist das Wichtigste, denn dann weitet sich das Herz. Das ist ja das Problem, dass man meistens zu sehr anhaftet an sich, seinem Leid und seiner Situation und völlig übersieht, dass es so viele andere gibt, denen es auch genauso geht. Wir sitzen ja alle im gleichen sinkenden Kahn, der immer wieder sinkt und so weiter und so fort. Und das einfach ins richtige Verhältnis zu kriegen, dem dient solche Praxis und dem dient eben auch dieses Gebet der sieben Zweige. Da ist vieles drin, was am Anfang vielleicht uns noch ein bisschen seltsam erscheint, wenn man noch nicht so lange dabei ist. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und wie gesagt, man kann Vertrauen haben in die Kraft dieser alten Texte, denn die haben schon Generationen von Praktizierenden geholfen. Am Anfang ist es neu und da sieht man den Sinn nicht gleich, aber da hat man was, was man entdecken kann. Ist ein bisschen Sanskrit drin, da sind so Verehrungsformeln, Namo, Guru, Bya. Dativ, Guru, Bya. Eigentlich die Tibeter sagen immer Guru, Bya. Ich weiß nicht, warum sie das machen, aber sie machen es. Eigentlich ist es Sanskrit, Bya. Aber wir müssen es meistens mit den Tibetern dann halt Bya rezitieren. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das ist halt ein Dialekt. Hallo, Christiane. Okay, dann. Haben wir auf Christiane gewartet. Haben wir noch auf Christiane gewartet. Wunderbar, genau. Da sitzt er jetzt. Nein, du. Oh, sehr nett. Geht's auch heute nicht so gut, ach, das kann ich gebrauchen. Extra Platz für mich. Genau. Och je, du Arme. Wir fangen gerade an mit den Rezitationen vom Gebet der sieben Zweige. Super, toll. Ja. Du musst bei Carola mit reingucken. Ich habe leider nur so wenige gemacht. Ja. Ich wusste nicht, wie viele kommen und ich habe die anderen alle bei uns im Zentrum geborgt. Vielleicht nicht zu so schnell. Ne? Machen wir langsam, damit wir mit leben können. Zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch die Verdienste aus Geben, den anderen Tugenden und aus Einsicht zum Nutzen aller Lebewesen Erleuchtung erlangen. Zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch die Verdienste aus Geben, den anderen Tugenden und aus Einsicht zum Nutzen aller Lebewesen Erleuchtung erlangen. Zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch die Verdienste aus Geben, den anderen Tugenden und aus Einsicht zum Nutzen aller Lebewesen Erleuchtung erlangen. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Alle Buddhas der drei Zeiten, den Dharma und die höchste Gemeinschaft verehre ich und mit Körpern so zahlreich wie die Atome des Alls verneige ich mich vor euch. So wie Manjushri und all die anderen Bodhisattvas den Siegern Gaben darbrachten, so will auch ich den Tathagatas, den Beschützern und ihren geistigen Erben Gaben darbringen. Seit anfangsloser Zeit habe ich im Dasein, in diesem wie in anderen Leben, aus Verblendung falsch gehandelt und andere zu solchem Handeln angestiftet. Überwältigt von Verwirrung und Irrtum, habe ich genossen, was ich Schlechtes tat. Diese Fehler einsehend, will ich sie vor euch, Beschützern, aus der Tiefe meines Herzens bekennen. An dem Ozean des Glücks, der aus dem Erleuchtungsgeist entsteht und Heil für die fühlenden Wesen bewirkt, und an allen Taten, die ihnen Nutzen bringen, erfreue ich mich zutiefst. Mit gefalteten Händen bitte ich die Buddhas in allen Himmelsrichtungen, für die Wesen in Dunkelheit und Leid das Licht des Dharmas scheinen zu lassen. Mit gefalteten Händen bitte ich die Sieger, die beabsichtigen, ins Nirvana einzugehen, uns nicht hier in Blindheit zurückzulassen, sondern für zahllose Zeitalter zu verweilen. Mögen durch die guten Potenziale, die ich hier durch all dieses Tun angesammelt habe, das gesamte Leid aller fühlenden Wesen bereinigt werden. Diese Zettel habe ich aber noch. Das Handout, wie man auf Neudeutsch sagt. Noch einen? Ja, ja, klar. Davon habe ich genug. Da habe ich aber auch schon einen. Da liegt schon einer. Da ist schon, einer ist schon da, einen habt ihr. Ja, dann kommt noch einer. Gut. Das ist nur einer. Also ich habe genug davon, also da könnt ihr wirklich, braucht ihr nicht sparen. Ne? Okay. Willst du die wieder haben für das nächste Mal oder für den nächsten Mal? Also wer die behalten möchte, kann sie behalten und sonst, wer sie wiedergeben will. Ich glaube, das habt ihr das letzte Mal, also es könnte sein, dass du ihn hast. Also es ist kein Problem, ich habe halt nur 5 heute gemacht. Ne? Okay. Okay. Also, was ist das Ziel des Buddhismus? Transformation. Transformation von unserem jetzigen Zustand in einen Zustand, der ganz, ganz, ganz anders geartet ist. Aus einem Zustand, wo man immer wieder in die Fänge des Leids gerät, ins offene Messer von Samsara läuft, in einen Zustand, wo einem das nicht mehr passiert und wo man nicht mehr zurückfallen kann in diesen Zustand. Darum geht's. Am Anfang, wie kommt man in so ein Dharma-Zentrum oder was ist die Ausgangsposition der meisten, ja auch meine Ausgangsposition, ist eigentlich, dass man so eine Art Ratlosigkeit und Unklarheit über sich selbst und über das Leben hat und über seine Ziele. Es ist eigentlich nur ein Punkt, den man deutlich spürt. Das Unglück, was man empfindet, soll sich in Glück verwandeln. Also man sucht nach einer Möglichkeit, Glück zu erlangen. Buddha lehrt, das kann man, das ist zu erreichen. Leider lehrt er auch, dass das überhaupt nicht so leicht ist, dieses Endziel zu erreichen. Aber der Weg dahin und die Praxis dafür ist Gott sei Dank keine unangenehme. Also man muss nicht furchtbare und schreckliche Dinge tun, sondern im Gegenteil, die Praxis allein ist schon etwas, was mit Freude erfüllt. Leider ist es dann noch nicht so, dass die Freude, die man dabei empfindet, nicht wieder getrübt werden kann durch Leid. Das ist leider erst am Ende der Fall. Insofern hat man keinen Grund nachzulassen. Also es gibt noch kein Kopfkissen, auf dem man sich ausruhen kann. Es gibt noch keinen Punkt, wo man sagen kann, ach ja, das reicht mir schon bis hier oder so. Weil solange man immer wieder zurückfallen kann, hat man die Krankheit Samsara nicht überwunden. Worin besteht denn die Schwierigkeit? Was macht denn den Buddha-Pfad so furchtbar schwer? Das Missverständnis darüber, was tatsächlich Glück bewirkt und das, was Unglück bewirkt. Das Missverständnis über die Art, wie man existiert und wie die Phänomene existieren. Also diese zwei Missverständnisse, die sind zu überwinden. Es gibt gar keine Alternative dazu. Also man kann natürlich sagen, ach, das muss ich nicht wissen, das ist nicht, wenn ich das einfach ignoriere, dann bleibt alles, wie es ist. Weil das so ist, weil es eben auch keine anderen Mittel gibt zur Erleuchtung oder überhaupt zu einer Besserung der Situation, muss man sehen, dass in den Hauptreligionen eigentlich ganz ähnliche Grundmittel gelehrt werden. Also was lehren die meisten Religionen? Ethik, Weisheit. Und Weisheit ist immer gepaart mit Liebe. Also es gibt keine Religion, wo man sich nur vollkommen auf sich bezieht, sondern wo immer auch der Kontext gegeben ist. Hallo. Entschuldigung, ist es okay, wenn ich noch... Natürlich, ja klar. Wir werden immer mehr. Jedes Mal. Das darf ich extra. Ja, wunderbar. Immer noch mehr. Kommt immer noch mehr. Warum ist Ethik wichtig? Also warum spielt Ethik so eine ganz zentrale Rolle? Also das müssen natürlich die anderen Religionen für sich beantworten. Wir selber müssen es auch beantworten. Also was ist Ethik überhaupt? Was würde man sagen? Also worin besteht Ethik? Manche antworten, was ich nicht will, dass man mir tut, das füge ich auch keinem anderen zu. Das ist so die Grundethik, also andere leiden lassen aus egoistischen Motiven. Wieso haben wir da so ein Gespür dafür? Ist das anerzogen, dass wir sagen, ja, töten, stehlen und so weiter ist nicht gut? Es gibt eine indische Richtung, die haben gesagt, das ist nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwelche Auswirkungen hat. Also die Charvakas, das war eine indische Denkrichtung, die nicht lange Bestand hatte, muss man dazu sagen. Bei dem, was sie verkündet haben, wundert einen das auch nicht. Die haben halt eher argumentiert, da man nur dieses eine seltsame Leben hat, sollte man eigentlich nur so viel Genuss und Freuden rausholen, wie irgendwie geht und das möglichst ohne Rücksicht auf Verluste. Also, aggressive Hedonisten. Ja, in der Art. Also was ist schön, also so viele nette Partner haben, wie es irgendwie geht, wenn man das noch irgendwie hinkriegt. Und wenn man nicht erwischt wird, kann man auch unethisch handeln, sei denn irgendwie die Mehrheit ist gegen einen. Man muss aber alle Umstände so nutzen. Also im Grunde muss man eine Art Ellbogengesellschaft leben und daraus als der Stärkste hervorgehen. Bunkermentalität. Ja, also so in der Art. Was könnte man dagegen sagen? Also wenn man etwas praktiziert, so wie Ethik, muss man sich klar darüber sein, warum man das tut. Also das ist ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, das habe ich aber so gelernt, dass Stehlen und Lügen schlecht ist und deshalb mache ich das so, sondern man muss schon darüber nachdenken, warum man das tut. Und man wird feststellen in sich, wenn man meditiert und nachdenkt, dass wir da Affinitäten haben. Vieles ist Sozialisation, also es gibt Gesetze, die dumm sind und die nicht mit dem, was man Wirklichkeit nennt, einhergehen. Also wenn man zum Beispiel ein Gesetz erließe, dass Jungs blaue Schuhe anziehen müssen und Mädchen rosa Schuhe, dann ist das kein Gesetz, was in der Wirklichkeit Bestand hat. Also das, wir haben ein Empfinden dafür, dass das nicht unbedingt der Kosmos so sich vorgestellt hat oder sowas. Also dass das nicht eine tiefere Wirklichkeit, die mit uns zu tun hat, hat. Andererseits, wenn wir Menschen sehen, die ethisch handeln, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die eine ganz klare ethische Ausrichtung haben, verändert sie das. Und es verändert auch uns, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Also es ist absolut wohltuend, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Also man kann das in der Praxis tatsächlich fühlen und spüren. Also wenn man sieht, dass jemand nicht lügt, sondern die Wahrheit sagt und das auf eine mitfühlende Art und Weise, wenn man sieht, dass jemand sich nicht unnötig bereichert, dass er nicht korrupt ist, dass jemand anständig und ehrlich ist, das ist ein Geruch, der wohltuend in alle Himmelsrichtungen sich verteilt, heißt es in den Schriften. Also der braucht kein Parfum, das nur eine Windrichtung hat und nur da zu riechen ist, sondern neben so jemandem zu sitzen, ist das sehr, sehr angenehm. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, Ethik ist ein Erkenntnismittel. Wenn ich tiefere Erkenntnis gewinnen will, brauche ich reine Ethik. Dann muss ich wissen, dass ich Ethik einhalten muss. Sonst komme ich nie zu tieferen Einsichten. Warum? Weil unethisches Handeln den Geist aufwühlt. Es wühlt das Bewusstsein auf. Unethisches Handeln sorgt dafür, dass Verblendung zunimmt, also das, was wir als Verblendung bezeichnen. Wir müssen uns ja immer versuchen, hinter den Begriffen wie Verblendung und so weiter stecken Realitäten. Es ist nicht einfach nur ein Wort, das irgendwas bezeichnet, sondern das sind ganz klare Realitäten in unserem Geist. Und Ethik ist deshalb so wichtig, weil ohne Ethik hat man überhaupt keine Basis für Wurzeln positiver Erkenntnisse. Die macht man sich automatisch damit kaputt. Wir haben ein Gespür dafür. Also wenn wir predigen, dass man Liebe üben soll zum Beispiel, dann könnte man ja auch sagen, oh, wozu? Undank ist der Welt Lohn, warum soll ich die alle lieben? Das ist, bringt doch gar nichts, so ungefähr. Da vergebe ich mir nur was. Im Grunde. Das ist die Argumentation vieler. Aber wenn wir uns beobachten, wenn wir zum Beispiel andere beim Tun liebevoller und gütiger Taten sehen, das lässt uns nicht kalt. Also der nette Ajahn Brahm, der hat mal das folgende Beispiel gegeben. Gruseliges London, November, übel kalt, ganz grässliches Wetter. Und zwei thailändische Mönche aus dem schönen Thailand waren also in so einen Londoner Vorort verbannt und mussten da ausharren für die Gemeinde. Und dann guckten sie etwas missmutig ob des schrecklichen Wetters morgens früh aus dem Fenster und sahen im Hauseingang gegenüber einen Obdachlosen frierend sitzen, der da so zusammengekauert war, ein alter Mann in Lumpen und verwahrlost. Und aus der Haustür trat einer im schicken Anzug mit Bowler, Schirmchen und Aktentasche und ging da gerade so vorbei, offensichtlich auf dem Weg zur Arbeit, guckt zur Seite, sieht ihn da sitzen, geht ein paar Schritte weiter, dreht sich nochmal um, geht dann zu dem hin, spricht ihn an und hebt ihn dann liebevoll auf und geht mit ihm drei Häuser weiter. Da war eine Frühstücksstube und dann sieht man, wie er dem Mann zum Aufwärmen erstmal ein leckeres Frühstück spendiert. Und schon, wenn ich das nur erzähle und man sich das bildlich vorstellt, hat man ganz angenehme Gefühle dabei. Also es ist so, wie es sein sollte, wie die Welt sein sollte. Und nur diesen liebevollen Akt sich vorzustellen, bewegt was im Herzen. Und so ist das ja auch. Also die größten Wohltäter der Menschheit oder die uns immer noch im Gedächtnis haften sind, das sind ja die Liebe praktiziert haben und das auch gegen sich selbst. Also diese Gefühle von Liebe und die Kraft von solchen Taten, schon wenn man nur davon hört, spürt man ihre Kraft und die spürt man in sich selbst, wo sonst? Also die Kraft schlägt sich nicht nieder an Wänden und Fenstern oder sowas in der Art, aber bei uns im Geist, im Herzen, bewirken solche Taten immens viel. Alles Gute tun tut das. Nicht nur unser eigenes Gutes tun bewirkt so eine positive Geisteshaltung in uns, sondern völlig ungetrennt alle guten Taten anderer bewirken in uns etwas Gutes. Und unsere eigenen Taten natürlich noch viel mehr. Und deshalb ist es so wichtig als Praxis, das Wertschätzen der guten Taten. Alle, die angehäuft wurden, zutiefst wertschätzen. Also sich dieser Taten bewusst werden, wenn andere etwas Gutes tun, sofort mit einfallen und sagen, wunderbar, loben und Anerkennung zollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel im Buddhismus, dass man sich dazu erzieht, das zu bemerken, das zu sehen, sich darüber zu freuen und es zutiefst gut zu heißen. Anumodana heißt das auf Sanskrit. Steht schon auf den ältesten Stiftungstexten, dann steht immer der Name derjenige, der es gestiftet hat, dann was er gestiftet hat, 150 Kühe für den Sangha, und dann steht da drunter, stehen dann die Namen derjenigen, die dabei stehen und sich darüber gefreut haben, und die werden dann auch aufgeschrieben, damit sie das gleiche Verdienst bekommen. Es steht dabei der Kutscher, der Kellner und was weiß ich nicht noch mit Namen Shudodana und frag mich was, also was sehr nett ist, das sind dann die Anumodanas, diejenigen, die sich mit Anumodana, Modana kommt, heißt freuen, sich freuen, und Anumodana, die sich mitfreuen, sozusagen. Also es ist sehr lustig, dass man das schon liest, aber spielt eine ganz wichtige Rolle. Es ist eine uralte buddhistische Praxis, sich mitfreuen über das Gute, was andere tun, und damit, das ist die billigste Art, positive Potenziale anzuhäufen, ohne dass man nur einen Finger krumm macht. Man muss eigentlich nur daneben sitzen und sich ernsthaft darüber freuen. Die Alltagssituation in Berlin ist ja eher dann die S-Bahn und die Frage nach der Spende. Ja, das ist mir auch gleich eingefallen. Die meisten gucken halt weg, ja. Und wenn ich was gebe, ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich mitfreuen, sondern dass ihnen eher so ein schlechtes Gewissen dreut. Ja, dann sind sie leider nicht über diese Praxis informiert. Also es kann ja sogar sein, also wir in unserer, zeigt ja einfach diese Dunkelheit, die in unserem Geist traurigerweise herrscht. Ja, dass wir sogar eifersüchtig sein können auf jemanden, der gibt was, ja, der hat's auch und so weiter und so fort. Der ist der bessere Praktizierende, ich weiß noch nicht so viel, der weiß das schon, Blödmann und so weiter. Also wir sind so verblendet, dass wir manchmal solche Art von Gedanken haben. Ich habe es jetzt absichtsvoll ein bisschen übertrieben, aber wir stehen in einem ständigen Wettbewerb zueinander, und anstatt irgendwie das Positive zu teilen, ist es dann so, dass wir uns immer, wenn der andere was Gutes macht, eher minderwertiger fühlen. wieso ist der schon weiter? Der macht sie nur wichtig. Da muss man gegen anarbeiten. Aber was du jetzt gerade beschreibst, also das ist ja praktisch so eine innere Übereinstimmung, die ich ja dann mache mit dieser Person. Wie, wenn du dich mitfreust? Das heißt, oder jetzt im negativen Fall. Mhm. Jetzt. Also wenn ich jetzt praktisch mit jemandem Kontakt aufnehme und ich gehe davon aus, dass diese Person mir gegenüber negativ eingestellt ist, dann ist das schon eine innere Übereinstimmung. Das heißt also, wenn ich jetzt praktisch sage, ich, wie hast du es jetzt gerade gesagt, also ich bin jetzt neidisch oder eifersüchtig auf diese Person, weil die jetzt so was Gutes tut. Mhm. Ich meine, ich kann auch nicht wissen, was diese Person gerade denkt, die jetzt gerade spendet. Ja, nee, da geht es ja auch wirklich um das, was man eher so empfindet. Das ist ja eine reine die Projektion hoch drei. Ja, ja, klar, aber wir bestehen aus Projektionen. Das ist ja keine Frage. Ne? Also jeder hat so seine eigenen Projektionen. Also ich sage ja jetzt nicht, dass jeder so empfindet, aber viele empfinden so. Und Hand aufs Herz, man wird sich manchmal in ganz umnachteten Sekunden sogar selber bei sowas erwischen. Wenn dir irgendwas wichtig ist und du irgendwas erreichen willst, wir geraten immer wieder in dieses widerwärtige Wettbewerbsfahrwasser. Ja, das haben wir alle zutiefst eingewoben und deshalb sind diese Praktiken, dass man sich mitfreut über das Gute der anderen, so wichtig. Mitleid ist auch wichtig, kann aber auch ganz schnell in Arroganz münden. Wenn ich aus Mitleid jemandem was gebe, dann kann ich das auch so tun, ja, ich kann nämlich, weil ich so stark und toll bin und so reich, gebe ich dir jetzt den Euro da in deinen Hut und so weiter. Und das ist natürlich eine hässliche Geisteshaltung, zählt zu Stolz und ist halt, es geht nicht darum, das ist schlecht, dass du das machst oder sowas in der Art, sondern es ist ein Hindernis. Es hilft dir nicht weiter, du kommst nicht voran, wenn du so denkst. Es geht nicht darum, irgendwie jemandem Sündigkeit oder sowas vorzuwerfen, sondern man will doch was erreichen und so packt man sich selber die Bremse rein. Und das ist ja eben kontraproduktiv und das will man ausmerzen. Und deshalb ist es eben so ganz wichtig, dass man, wenn man gibt, das wirklich mit einer aufrichtigen Motivation der Großzügigkeit zu tun. Denn die entscheidet darüber, ob das wirklich eine gute Tat ist oder nicht. Wenn man gibt, um dann von den anderen Respekt zu bekommen oder damit die anderen einen lieben oder damit die anderen, also wenn man überhaupt irgendwas erwartet in puncto von, dass man was zurückkriegt, ist es nicht wirkliche Großzügigkeit. Du sprachst gerade an Mitleid. Ne? Also, teilweise wird auch diskutiert, ist Mitgefühl und Mitleid nun das Gleiche oder nicht. Aber also wichtig ist, dass du weißt, was Gleiche, gemeint aber ist. Aber es bleibt sich so. Aber wie passt das, die Vokabel Mitgefühl in diesem Fall auch da rein? Also gerade wenn es darum geht, etwas anderes als Gegenleistung zu erwarten. Also es gibt da keine scharfe Begrifflichkeit. Schlag sie im Lexikon nach, diese Begriffe, und du wirst ganz unterschiedliche Definitionen finden, so wie es der Verfasser irgendwie gerade hingekriegt hat. Wichtig ist, dass wir Mitgefühl und Mitleid ist im Grunde wirklich alles dasselbe. Es geht darum, dass du über deinen Tellerrand rausguckst und ein Empfinden dafür hast, wie es dem anderen geht. Und dass deine Grundhaltung immer die ist, dem anderen einen liebevollen Blick zu schenken, dem anderen in jeder Form nutzen zu wollen. Das Empathie. Ist die Mahayana-Handlung. Ist das Empathie? Es ist mehr als das. Es ist ja, Empathie ist einfach nur, dass du das mitfühlst, aber ein Schritt weiter ist die Bodhisattva-Haltung, dass du sagst, ich übernehme Verantwortung. Ja, dieser Mut zu sagen, ich helfe dir. Also ich, auch wenn du jetzt mir böse kommst, also wenn es gibt ja sehr aggressive Hilfsbedürftige und so weiter und so fort, ich lasse mich davon gar nicht aus der Ruhe bringen, weil die Welt ist so, wie sie ist. Und wenn wir nicht alle mal anfangen, was anderes zu denken und anders zu reagieren, dann wird sie auch so bleiben. So, warum? Also ich habe das verstanden, dann muss ich auch anfangen, es zu praktizieren. Das ist so ein Schritt drüber hinaus. Der erste Schritt ist natürlich Empathie, dass man sagt, oh, wie geht's dem anderen überhaupt? Also, dass man nicht nur mit Scheuklappen vor seinem Brei sitzt, sondern dass man auch sieht, wie es dem anderen geht. Das kann ja ganz schnell passieren. Man sitzt fett in der U-Bahn und sieht gar nicht, dass da vielleicht ein älterer Mensch dringend einen Sitzplatz braucht. Also, weil man eben unaufmerksam ist oder sowas in der Art. Also, solche Dinge passieren. Das ist nicht mal böse Absicht, sondern es ist einfach Ignoranz. Es ist ein Stück Unachtsamkeit und das alles muss man in die Zange nehmen. Und deshalb, warum ist das alles so wichtig? Es sind alles Erkenntnismittel. Also, wenn man den Geist so in die Zange nimmt, bekämpft man sein Unglück. Denn das ist ja etwas, was man bei der Praxis schon feststellt. Man sät die Wurzeln des Glücks mit sowas. Also wenn man so denkt und so handelt, wird man automatisch selber A, sehr viel selbstbewusster und sehr viel glücklicher. Viele haben ja Angst vor solchen Praktiken, weil sie sagen, dann bin ich jedermanns Blödmann oder sowas in der Art. Dann können die ja, die schubsen mich ja alle rum oder sowas in der Art. Das stimmt aber nicht. Wenn man diesen Mut aufbringt, das mal in Kauf zu nehmen, wird man feststellen, dass man eine ganz andere Selbstsicherheit gewinnt als die, das ist mein Platz, ich war da zuerst. Also das ist keine Selbstsicherheit, sondern das ist ein ständiger Kampf, ein ständiges Genervtsein. Während wenn man diese Tonglen-Praxis, dieses Austauschen des Egos mit dem Selbst der anderen vornimmt, entwickelt man ein nicht mehr mobbares Selbstbewusstsein. Also wer so ist, der kann ja nicht mehr gemobbt werden, einfach weil er eine ganz andere Ausrichtung auf die Welt hat. Er muss nicht immer Angst haben, dass er schlecht angesehen ist oder nicht. Das alles fällt automatisch weg, aber dazu kommen wir dann weiter auch noch. Wenn man einen spirituellen Weg geht, jeder spirituelle Weg, ob es nun das Christentum, der Islam oder der Buddhismus ist, hat natürlich haufenweise Rituale und Zeremoniegegenstände und so weiter und so fort. Und in der Aufzählung der 10 unheilsamen Handlungen steht ja am Schluss, ein Problem ist eben eine falsche Sichtweise zu gewinnen. Falsche Ansicht ist eine unheilsame Handlung. Und ein Teil der falschen Ansicht besteht eben darin, dass man Rituale und den äußeren Firlefanz, das Dharma-Spielzeug, für wichtiger hält als das Eigentliche, worum es wirklich geht. Also wenn man zu großen Respekt hat vor bestimmten Zeremonien oder einer bestimmten Kleidung, die man dann anhaben soll oder sowas in der Art. Es gibt ja haufenweise so Vorschriften. Das ist ein Hindernis. Also da macht man was falsch. Wenn man so praktiziert, kommt man nicht weiter, denn das polstert wieder das Ego. Was ist so schlimm daran, das Ego zu polstern? Es macht unglücklich und es beruht nicht auf Wirklichkeit. Das ist das Ding. Also man hat ein Ego und mit dem darf man ruhig liebevoll umgehen. Ist okay, also dem darf man was gönnen und so weiter. Das ist nicht der Punkt, dass man das Ego jetzt niedergeißeln soll oder sowas in der Art. Oder das Ich, das ist schon da und das hat seine Bedürfnisse und auch seine Rechte. Muss man schon Rechnung tragen. Aber das eben in einer ganz anderen Art und Weise, als man das gemeinhin tut. Nicht in dieser ängstlichen, anhaftenden und krampfhaften Art und Weise. Und es geht ja darum, diese falsche Ansicht des Ego-Greifens zu beseitigen und in eine richtige Art der Ego-Realbetrachtung sozusagen zu verwandeln, des realen Wissens um das, was dieses Ich eigentlich ist und was die Phänomene. Da geht's hin, das steht am Ende und wie wir da hinkommen, darüber reden wir gerade. Also, womit man anfängt, ist halt erstmal eine Grundlage zu legen durch Praxis der 10 heilsamen Handlungen und vermeiden der 10 unheilsamen Handlungen. Die 10 heilsamen ist das genaue Gegenteil der unheilsamen Handlungen. Habt ihr alle wahrscheinlich schon zigfach durchgenommen, was die 10 unheilsamen Handlungen sind. Ne? Also, naja, vielleicht die Leute, die jetzt nicht so versiert sind, nicht. Alles klar. Also ich meine, auf welchen Ebenen kann man überhaupt handeln? Man kann mit dem Körper was machen, man kann mit der Rede was machen und man kann mit dem Geist was machen. Also das ist die grobe Einteilung. Also bei allem, was man tut, ob mit dem Körper, mit der Rede oder mit dem Geist, soll man anderen und sich selbst nicht schaden. Das ist sozusagen so die grobe Summenformel. Und was kann man mit dem Körper alles so Schlimmes machen, was unheilsam ist? Töten, sexueller Missbrauch, Fehlverhalten, sowas in der Art. Genau, ja, die kriegen wir schon zusammen. Ja. Stehlen, das sind die drei. Also nicht gegebenes Nehmen, das ist Stehlen sozusagen. Und dann kommen die 4 der Rede. Da sieht man also da gibt es gleich 4, die aufgezählt werden. Mit der Rede kann man sehr viel Unheil stiften. Da ist grobe Worte, also grobe Beleidigungen und Anschuldigungen und sowas, Zwietracht säen, Lügen natürlich. Das sind so wirklich ganz, ganz, ganz entscheidende Punkte. Und dann der etwas harmlosere Punkt, nicht, wie soll man sagen, plappern, schwätzen, so ungefähr, sinnlose Rede führen. Also warum? Weil man sehr schnell damit Negatives anhäuft. Also wenn man, also man soll jetzt nicht jeden kleinen Tratsch vermeiden, aber man kennt das ja, dann redet man und schnell, wie schnell drehen sich Gespräche wieder über die Fehler anderer und bla bla bla. Und dann häuft man sehr viel Negatives mit der Rede an. Also man muss mal in Gesprächen wirklich untersuchen, wie schnell man dazu kommt, dass man schlecht über die anderen redet, wie, also was die anderen alle falsch machen und wie doof die sind und was weiß ich nicht noch oder was der wieder gemacht hat und die wieder gemacht hat. Viele Gespräche drehen sich wirklich hauptsächlich um das. Also das sagt auch schon Patrol Rinpoche, ja, ja, sprechen, sprechen, sprechen und immer nur über die Fehler der anderen im Grunde. Wie viele Bestandteile sind davon? Man kann mit der Rede so viel Gutes tun, indem man andere ermutigt, auch sich selbst ermutigt zu Guten und so weiter und so fort. Also das Gegenteil von all diesen Sachen praktizieren, das wäre das Heilsame, was man mit der Rede machen kann. Und dann gibt es noch die geistigen Faktoren, die eigentlich über all diesen körperlichen und sprachlichen Handlungen stehen. Und da kann man zwar kurz subsumieren Gier, Hass und Verblendung, aber eigentlich sind die Worte so stark. Was ist Gier? Gier bedeutet halt tatsächlich ein sehr starkes Anhaften an Objekten, die man begehrenswert findet und um jeden Preis haben will. Das ist etwas, was einem nicht weiterbringt. Das ist jetzt nicht so, dass jemand anders darunter leidet, aber es führt ganz schnell dazu. Und vor allem, das ist etwas, wo man selber darunter leidet. Also wie heißt es in den vier edlen Wahrheiten? Das, was man sich wünscht, jenes Ersehnte nicht zu bekommen, ist leidvoll. Das ist ein sehr leidvoller Zustand. Daraus entsteht Frust und Hass. Und Hass ist eben ebenfalls ein Erkenntnishindernis, schädigt direkt andere. Selbst wenn die das gar nicht mitkriegen, dass man sie hasst, die Schädigung ist hauptsächlich in einem drin. Also man will den anderen, man würde sich ja noch darüber freuen, wenn es denen schlecht geht, denen, die man hasst. Ist ein unheilvoller Geisteszustand, fühlt man sich auch nicht sehr wohl damit. Also es kann manchmal so ein befriedigtes Rauschen geben, wenn demjenigen, den man hasst, was Schreckliches passiert oder sowas oder irgendwie ein Nachteil entsteht oder sonst irgendwie. Aber das hat wirklich, das sind so die Untiefen eines an Samsara gewöhnten Geistes. Also das ist absolut negativ und wird sehr viel Unglück bringen. Also man macht sich damit, weiß Gott, nicht glücklicher. Das ist so ein kurzes, sinnlicher Rausch, ein Rauschgefühl, den man für Glück hält, wenn man das hat. Aber der ist wie alles Samsarische immer mit Leiden behaftet und wird auch wieder zu noch mehr Leid führen. Das Schlimme ist, dass wenn man diese negativen Handlungen praktiziert, man im Geist quasi immer wieder Samen der Gewohnheit anhäuft. Und es wird einem das nächste Mal noch leichter passieren. Also früher gab es ja mal den Psychologenrat, lass den Ärger raus, lass ihm freien Lauf und mach was irgendwie. Mhm. Das ist ganz, ganz kontraproduktiv. Heute ist man davon auch ab, weil es wird das nächste Mal nur schlimmer. Also die Schwelle, dass man ärgerlich wird und so weiter und so fort, die wird enorm runtergesetzt durch die Gewohnheit daran. Und das Schlimme ist, dass man das auch noch mit in die nächsten Leben mitnimmt, um diese Gewohnheitstendenzen rauszukriegen. Das ist genau das, woran wir hier arbeiten und was uns so viel Mühe macht. Und jeder hat da seine eigenen Gewohnheitstendenzen, jeder hat da seine ganz spezielle Prägung und muss selber gucken, welche am schlimmsten ist. Und die am schlimmsten ist, mit der muss man anfangen, die zu beseitigen. Da muss man gucken. Okay, und Verblendung, das habe ich schon gesagt, das ist so die urfalsch eingestellte Schraube. Eben Verblendung vor allem in Bezug auf die Realität, wie man selber existiert und wie die Dinge existieren. Und die Verblendung in Bezug auf, dass man Äußerlichkeiten für wichtiger hält als die eigentliche Arbeit am Geist. Okay, also wenn man jetzt ethisch handelt, ist das so, als ob man ein aufgewühltes Wasser zur Ruhe bringt. Also in einem aufgewühlten Wasser kann man sich nicht spiegeln. Wenn das Wasser ruhiger wird, dann reflektiert es auch mehr, dann sieht man klarer. Deshalb ist das so wichtig. Wie muss man dann weiter vorgehen? Liebe praktizieren, habe ich schon gesagt. Warum? Um das zu verstehen, warum man das alles machen soll, muss man natürlich Wissen erwerben. Also man muss wissen, woraus bestehen die ganzen Übungen, die man machen soll als Buddhist oder überhaupt. Und da gibt es ja unzählige Hilfsmittel und Lehren, die der Buddha gegeben hat. Also man sagt immer 84.000, aber eigentlich sind es ja grenzenlos. weil es eben auch grenzenlose Bedürfnisse bei den Wesen gibt, gibt es auch grenzenlose Hilfsmittel. Es gibt also sehr viel Hebammendienste mit diesen Mitteln. Und die sind für jeden Geschmack eigentlich maßgeschneidert da. Aber suchen muss man sie schon selber. Also man muss sich auf die Suche begeben, zum Beispiel in so ein Dharma-Zentrum gehen und Vorträge zuhören oder sich Leute suchen. Also das bleibt einem nicht erspart, diese Arbeit. Hindernisse dabei sind durch das alte Karma gegeben. Also wir haben einfach in dieser Existenz seit anfangsloser Zeit alles Karma auf dem Puckel und das kommt immer wieder zur Reife. Und wenn es zur Reife kommt, ergeben sich Situationen, die wir meistens bei negativem Karma als sehr unangenehm empfinden. Bei positivem empfinden wir sie als angenehm. Also das Glück resultiert aus positivem Karma, was wir empfinden, das Leid aus negativem Karma. Beides haben wir zuhauf in unserem Kontinuum und mal so schlägt es sich nieder. Und das ist so, wo zwischen den beiden Polen eiert man hin und her und der ganze Zustand ist ein unheilvoller. Man muss aber noch tiefer gucken, man muss begreifen, wie stark die ganze Sicht auf die Welt von diesen Potenzialen im Geist bestimmt ist. Also, was lehrt der Buddha, was sind wir überhaupt, was ist die Person? Haben wir alle schon gehört, das, was wir hier so sind, wird unterteilt in 5 Bereiche. Also jeder von uns hat diese 5 Bereiche, die sogenannten 5 Skandhas. Davon sind wir sozusagen eine Zusammenhäufung, so heißt das so schön. Kann man sich, das ist so theoretisch, wie kann ich mir das vorstellen? Was habe ich? Also das Erste, was mir an mir auffällt, ist, ich habe irgendwie eine Form. Das lässt sich noch leicht nachweisen. Form ist A. Gut. Dieses Aggregat heißt Name und Form, weil man auch in Bereichen wiedergeboren werden kann, wo man keine Form hat. Die formlosen Bereiche. Da hat man nur eine Benennungsgrundlage. Was weiß ich, da ist man ein Energiewölkchen oder sowas und hat eine unsichtbare Form. Und deshalb ist es eine Benennungsgrundlage, der man noch einen Namen, man kann dem Ding noch einen Namen geben, aber eine Form hat es nicht. Aber es ist schon irgendwie eine Abgrenzung gegenüber der Umwelt. Also wir sind nicht grenzenlos, sondern wir haben eine Abgrenzung. Es ist begrenzt, was wir sind. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht unbegrenzt im Raum, sondern wir haben eine Begrenzung. Nächster Punkt. Wir müssen ja irgendwie mit unserer Umwelt reagieren. Also brauchen wir Sinne. Auge, Nase, Ohren, Mund und so weiter. Und da sind nicht mal jetzt diese fertigen Organe gemeint, sondern überhaupt schon das, was man mit Sinnesquellen übersetzt. Also die Anlage zu Sinnesorganen. Also zur Kommunikation mit der Umwelt, zur Kontakt mit der Umwelt. Die lässt uns mit dem, was die Außenwelt ist, reagieren. Das braucht eine Person, sonst ist sie keine Person. Also so ein Tisch hier, der hat keine Sinnesorgane, der hat das nicht. Und was braucht es noch? Es braucht Bewusstsein. Also es müssen einem die Dinge auch zu Bewusstsein kommen. Wenn man nicht nachdenken kann über die Dinge und in keinster Weise sie bewusst verarbeiten kann, ist man keine wirkliche Person. Deshalb sind Pflanzen keine Person, weil sie kein Bewusstsein haben. Pflanzen haben auch Anlagen, dass sie mit der Umwelt reagieren. Das haben sie. Und sie haben Lebenskraft in sich, klar. Aber sie haben kein Bewusstsein. Ja, natürlich. Ja, die haben Sinnenbewusstsein. Ja, ja, ja. Also das mag eingeschränkt sein, aber Tiere haben ein Bewusstsein. Das ist natürlich auf einem anderen Niveau als unser Bewusstsein. Also wenn das hat mal Chungpo Gyaltun Rinpoche so hübsch gesagt, also wenn hier ein Knochen dran mit Fleisch dran ist und ein 500-Euro-Schein und ein Hund würde beides sehen, ist schon klar, was der Hund wählen würde, nicht wahr? Der würde nämlich den Knochen nehmen. Während wir natürlich etwas klüger sind und sagen, für diesen 500-Euro-Schein könnte ich mir aber unendlich viel mehr. Aber das würde den Hund, der ist leider mit Dummheit geschlagen, was das anliegt. Aber dass da was für ihn ist, was reizvoll ist, das kommt ihm schon zu Bewusstsein. Ne? Und man kennt ja all diese Tierexperimente, um Intelligenz zu testen. Und auch Affen oder höheren Lebewesen macht es Spaß, nicht nur wegen Belohnung irgendwie Rätsel zu lösen, sondern das machen die auch, weil es Spaß macht oder sowas. Da ist schon Bewusstsein da, es funktioniert nur auf niedrigem Level. Das ist auch interessant zu sehen, dass das wirklich so ist, was uns da auszeichnet. So genau kann man das noch gar nicht sagen. Und es gibt ja noch Bereiche, wo die noch höhere Bewusstseinsformen haben, die wir jetzt uns gar nicht vorstellen können, wird behauptet. Interessante Hypothese, also für uns, die wir das ja nicht so ohne weiteres nachprüfen können. Aber wir sehen natürlich deutlich im Tierbereich andere Bewusstseinsformen, aber es ist zumindest Bewusstsein vorhanden. Das macht ja das Menschsein so kostbar, dass man doch ein relativ höherwertiges Bewusstsein hat. Okay, das allein macht jetzt die Person immer noch nicht aus. Ein Bestandteil des Bewusstseins, ein Aggregat, das sehr wichtig ist, was Tiere auch haben, was alle anderen, also alle anderen Personen und Lebewesen auch haben, ist das, was man auf Sanskrit Vedana nennt. Das ist so ein Unterscheidungsvermögen, und zwar ist das relativ begrenzt, dieses Unterscheidungsvermögen. Es geht nur um die Unterscheidung, mag ich nicht. Ist mir angenehm, ist mir nicht angenehm. Will ich, jawohl, prima, gut, schön, oder um Gottes Willen, bloß nicht weg. Also zwischen diesen beiden Ausschlägen funktioniert das, diese Art von Bewusstsein, das man Vedana nennt. Das allerdings wiederum ist von dem fünften und wichtigsten Skanda abhängig, und das sind diese karmischen Bildekräfte. Die Art, wie... Also die karmischen Bildekräfte sind der Schmierstoff, der das ganze Ding zusammenhält. Der auch, der ist sozusagen die Feineinstellung von allem, wie wir die Welt wahrnehmen, wie unsere Sinne funktionieren, wie überhaupt unsere ganze Persönlichkeit die Umwelt wahrnimmt, ist getrübt und gefärbt durch diese karmischen Bildekräfte. Das sind dynamische Potenziale, das heißt, die sind nicht einmal da und für immer drin. Nichts an diesen ganzen Skandas ist für einmal da und für immer drin, sondern die sind alle dynamisch. Also so wie ein Samen unter seinen Bedingungen wachsen muss und reifen muss, so ist das bei denen auch. Also die Bedingungen, dass die wachsen und reifen, sind immer da. Die mögen sich ändern und deshalb kommt es mal mehr oder mal weniger zur Reifung. Das ist ja überhaupt der Ansatzpunkt, an dem man mit der Praxis anfängt. Wenn wir am Anfang hier unser negatives Karma bereinigen und sogar Taten, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, ob wir die jemals begangen haben, sozusagen bekennen. Also man bekennt ja pauschal für die vergangenen Leben und so weiter und so fort. Dann hat das den Zweck, die Auswirkungen dieser karmischen Samen zu begrenzen. Wenn man natürlich dann noch ordentlich gute Kräfte ansammelt, dann hat das ebenfalls die Auswirkung, dass alles Negative nicht wirklich wachsen kann. Man entzieht dem Wachstum dieser negativen karmischen Potenziale die Grundlage. So die Theorie. Spürt man das denn auch? Muss man mal durch Meditation versuchen zu verifizieren. Also im Milinda-Panya, da fragt ja der König Milinda den weisen Mönch Nagasena genau das. Und der erklärt ihm das so: Wenn ich in so ein Glas, in diese Menge Wasser, einen Teelöffel Salz reinkippe, dann kann ich dieses Wasser nicht mehr trinken, ohne dass mir schlecht wird. Wenn ich aber einen Teelöffel Salz in einen großen Fluss, in den Gangesstrom reinkippe, macht das diesem riesen Ausmaß an Wasser überhaupt nichts aus. Und so ähnlich verhält es sich damit, wenn das Wasser das gute Karma ist und es durch Salz schlechtes Karma quasi mit dem zusammengefügt wird, dann ist es bei einer so geringen Menge Wasser von großer Erheblichkeit, während bei einer Riesenmenge von Wasser wäre es einfach völlig unerheblich. Und deshalb ist es so wichtig, dass man so viel gutes Karma, diese guten Potenziale ansammelt. A, weil sie ein Erkenntnismittel sind, und B, weil sie automatisch die Auswirkungen negativer Taten total begrenzen. Leider ist es bei Karma nämlich nicht so Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Karma hat die Tendenz anzuwachsen. Das heißt, dass aus sehr kleinen guten Taten, wie eben mal mitgefreut, sehr viel Glück erwachsen kann, also auch an samsarischem Glück natürlich. Und aus kleinen negativen Taten kann furchtbares Leid erwachsen, wenn man dem keinen Riegel vorschiebt. Karma ist so wie Plus- und Minusmagneten, behindert sich sozusagen oder beschränkt und begrenzt sich gegenseitig. Muss man wissen. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man ja denken, ich kann machen, was ich will. Und man muss natürlich durch Meditation in sich selber erfahren, ob da was Wahres dran ist. Also was man am Anfang der Praxis betreibt, das nenne ich immer, das ist eigentlich, wie sind wir hier alle hierher gekommen, zur Wiedergeburtsvorsorge. Also es ist, keine Versicherung bitte. Genau, das ist ein, wir müssen uns um unsere Wiedergeburt kümmern. Die muss positiv sein, die sollte am besten in den höheren Bereichen stattfinden, weil sonst häufen wir haufenweise dämliches Karma an und kommen da nicht raus, weil uns das Bewusstsein fehlt, dagegen zu steuern. Und das alle haben wir ja auch schon seit unendlichen Zeiten gemacht und das kann auch noch ewig so weitergehen, wenn da nicht auch gutes Karma ist, was irgendwann mal zur Reife kommt und vielleicht auch über die Tat hinaus, die mal vielleicht nicht so besonders war. Also es gibt dann in den Schriften immer die schönen Beispiele, dass eine Fliege mal ein Stupa geflogen ist und deshalb hat es Karma gereicht, aus dieser Existenz rauszukommen und so weiter und so fort. Also gibt es immer sehr hübsche Sachen. Deshalb baut man überhaupt sowas wie Stupas und füllt die Buddha-Statuen, damit diese Segenskraft Karma induziert. Hm? Die sind sowieso Atomkraftwerke von gutem Karma und wer da drankommt, wird positiv verstrahlt sozusagen. Also mal die Fliegen einfangen um die Stupa herum. Ja, natürlich. Lama Sopa macht das immer. Da gibt es ein herrliches Video im Internet, wie er um die Reliquien so drei Spinnen, die sich da verirrt hatten, in so einem Tuch rumträgt. Ja, das ist ganz wichtig. Also deshalb werden ja auch die Tiere dann immer reingelassen, weil das ist für die besonders günstig. Wir können ja was bewusst machen, aber so ein Hund kann nicht dem Bettler einen Euro in den Hut tun aus reinem Mitgefühl oder sowas. Kommt da eher selten vor, weil der so von seinen Instinkten dominiert ist, da kommst du schwer raus. Also um den Stupa führen. Und ich erinnere mich in den sechs Bereichen Götter, ja, also obere. Ja. Zwangsläufig reinkarnieren. Im untersten? Ja, die verpulvern da oben ihr gutes Karma. Das ist wie das Stupa mit den Göttern. Also die Tiere sehen wir ja noch, aber ich meine... Ja. Gut, die, also über die Götter, da kann man sich halt die netten Geschichten anhören. Ne? Also das Problem ist, es gibt ja unterschiedliche Klassen von Göttern und es gibt die, die das, was man höhere Wahrnehmungskräfte nennt. Das Gute da oben ist, du hast sehr viel freudvolle Erfahrungen. Du denkst gar nicht an Leid. Also weil einfach alles so, wie hat es mal einer beschrieben, das ist so, du kommst aus dem eisekalten Winter, fährst mit dem Flugzeug nach Mallorca und da ist herrlichstes Frühlingswetter und du steigst aus und hast so einen Moment von, ah, und der ewig ausgedehnt. Also so kannst du dir das ungefähr vorstellen, so wird es immer beschrieben. Also die Art von Freuden ist da sozusagen permanent gegenwärtig und man empfindet sie auch. Das lenkt natürlich davon ab, da sieht man nicht so die Notwendigkeit, irgendwie sich um Dharma-Inhalte zu kümmern. Und das wird auch in den Texten sehr hübsch dargestellt. Also es gibt so ein herrliches Sutra, wo Shariputra, einer der Hauptjünger des Buddha, zu Indra in den Tushita-Himmel geht, um zu gucken, weil der hat gerade eine Belehrung beim Buddha empfangen, der Indra. Und er ist aber der Meinung, naja, ob der das in die Tat umsetzt. Und ob der überhaupt noch weiß, was der Buddha gepredigt hat. Das ist also wirklich, es liest sich sehr, sehr köstlich. Und Indra freut sich, ihn zu sehen. Mensch, Shariputra, das ist ja wirklich schön, dass du hier bist. Komm, ich zeig dir mal den schicken neuen Palast, den ich gebaut habe. Und zeigt ihm und mit hunderten Zimmern. Und aus jedem kommen die schönen Frauen raus und so weiter. Und haben noch schöne Dienerinnen. Und ach, ganz schamhaft sehen sie zurück. Ist das nicht eine Herrlichkeit? Ist das nicht eine Pracht? Ja, aber ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dir in Erinnerung rufen kannst, was der Buddha gelehrt hat. Dann habe ich jetzt keine Zeit, ich muss mich um so viel kümmern. Also ich bin wirklich zu beschäftigt, das ist sehr hübsch dann gesagt. Und daraufhin tippt Shariputra mit einem C an den Palast und der ganze Götterbereich erzittert. Und dann kommen alle zur Besinnung und sagen, welche Macht doch der Shariputra hat, den ganzen Götterbereich erzittern zu lassen. Und er kann dann tatsächlich auch die Lehrrede des Buddha haarklein wiedergeben. Also die eigentlich auch nichts anderes als eine Achtsamkeitsrede ist und dass man diese Freuden nicht zu wichtig nehmen muss und so weiter und so fort. Aber es ist sehr hübsch dargestellt, einfach die Unterschiedlichkeit der Bereiche und worin die Freuden bestehen da oben und so weiter und so fort. Und dass die natürlich alle höhere Wahrnehmungskräfte haben, die sie aber nur für Quatsch benutzen. Also so wie die reichen Leute bei uns auch im Grunde, so könnte man es mal sagen, die ja keine bösen Menschen sein müssen. Es gibt ja viele ganz reizende reiche Leute, die halt eben aber auch in Anspruch genommen sind von all den Annehmlichkeiten, Urlaube und was weiß ich nicht noch und nie dazu kommen, sich spirituell weiterzuentwickeln. Und das ist ja eben erste edle Wahrheit, hier bleibt niemand von Leid verschont. Also es ist so, dass die Regel von Samsara ist Aufstieg, Fall. Da kommt keiner dran vorbei. Du häufst etwas an, es wird sich wieder zerstreuen. Dinge verbinden sich, Partnerschaften entstehen und sie gehen auch wieder auseinander. Das ist, wo wir uns hier befinden. Und darüber dürfen wir uns keine Illusionen machen. Und davon sind auch die Götter nicht gefeit. Deshalb wollen wir da ja raus, weil das genau der Punkt ist. Das ist das Leidvolle an Samsara. Und aber es sind nicht die niemand. Götter, also die Kunitara und so. Das sind nein, das sind ja andere. Das sind ja Buddhas und Bodhisattvas. Die genau. sind ja auch sozusagen. Die müssen sich, ja. Deshalb sind die ja die großen Vorbilder. Was ihr da aber sagt, ist sehr wichtig. Also wir haben am Anfang hier die Zufluchtnahme-Gelübde genommen oder haben sie wiederholt oder einfach mal rezitiert. Und Sakyatinsin hat jetzt gerade einen wunderbaren Vierzeiler, den habe ich euch auch hier aufgeschrieben, gelehrt, der eigentlich so den ganzen Dharma-Weg ganz gut wiedergibt. Der heißt Abkehr von den vier Anhaftungen. Und die erste Zeile davon heißt, wenn du Anhaftung an dieses Leben hast, bist du kein Dharma-Praktizierender. Klingt ja jetzt erstmal hart, also weil wir alle haben natürlich noch Anhaftung an dieses Leben ohne Ende. Wichtig ist, dass man sich daran erinnert, dass es sinnlos ist, Anhaftung an dieses Leben zu haben, weil man hier eigentlich nur ablebt, was an olm Karma angehäuft wurde, während man sich jetzt beeilen muss, Wiedergeburtsvorsorge zu betreiben, nämlich ans nächste Leben denken muss. Und dieses ans nächste Leben denken ist tatsächlich die niedrigste Ebene, auf der Buddha gelehrt hat. Eigentlich ist das, worum es geht, ganz raus. Aber es sind auch nette Händler zu ihm gekommen, die gesagt haben, ach na ja, also eigentlich möchten wir nur, wir sind nicht so besonders kluge Leute, wir möchten eigentlich nur im nächsten Leben sicherstellen, dass wir einen gesunden Körper haben, eine nette Familie und genug Wohlstand und keine großen Krankheiten, keine frühzeitigen Tode, geht das? Und daraufhin gibt der Buddha ihnen eine Belehrung, wie das geht. Und was glaubt ihr, wie das geht? Großzügigkeit. Genau. Großzügigkeit bewirkt Wohlstand, nicht verletzen bewirkt einen gesunden Körper und ein langes Leben und andere vom Tod bewahren natürlich auch und alle diese Sachen. Also man muss eben diese Vorbereitung für die Wiedergeburt treffen, die Wiedergeburtsvorsorge nicht lax handhaben und dann, aber es ist immer noch eine sehr begrenzte Spanne, denn das haben wir ja gerade gesehen, wenn man alle diese Annehmlichkeiten hat, die hat man auch erstmal nur dieses Leben und auch die werden wieder auseinanderfallen. Und wenn man dann versäumt hat, weil man sich nicht mehr an Teachings erinnern kann, weil man die ja nicht unbedingt so ohne weiteres mitnimmt, dann verplempert man diese kostbare Möglichkeit und geht mit leeren Händen aus der Juweleninsel raus, nämlich aus der kostbaren Menschengeburt, die wie eine Juweleninsel ist. Und da mit leeren Händen zu gehen, da ist man blöd. Man kann weltliche Zuflucht nehmen, die hilft einem nur nicht weiter. Also das ist, wenn man zu Göttern betet, damit sie einem einen Mercedes-Benz beschenken oder sowas in der Art. Also wenn man weltliche Ziele hat und einen weltlichen Geist hat, dann macht man solche Sachen. Man kann dann zum Beispiel, manche machen das auch, dass sie dann, was weiß ich, die Buddhas darum bitten, dass sich ihre weltlichen Wünsche erfüllen. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn von Zuflucht, sondern da geht es ja weit, weit, weit drüber hinaus. Das meint dieser Satz, dass man sich daran erinnern soll, weil dieses Leben ist das, was einem Angst macht. Also wir haben jetzt Angst. Wir haben nicht Angst vor einer schlechten Wiedergeburt, sondern wir haben in diesem Moment jetzt Angst. Und man ergreift oft die Praxis nicht, weil man denkt, ich muss aber doch erstmal mich um mein Leben hier kümmern und ich muss erstmal sehen, dass ich genug zu essen und was weiß ich nicht noch habe. Das ist auch alles richtig, aber man braucht auch dafür diese Weite in diesem Geist. Selbst wenn hier alles scheitert, es ist nur dieses Leben. Kümmer dich um die fernere Zukunft. Blick über diesen Tellerrand hinaus. Nimm das nicht für so real, was hier heraufbeschworen ist und du als Realität wahrnimmst, sind Schattenauswirkungen der Vergangenheit und die bleiben nicht bestehen. Die gehen sowieso weiter. Also nichts, was du jetzt erlebst, wird so auf alle Zeit sein. Und der Tod ist dir sowieso gewiss, ob du ihn gesund erlebst oder ob du ihn krank erlebst, irgendwann stirbst du und selbst wenn du jetzt glaubst, dass du gesund bist und fit und fröhlich und so weiter, es kann sich in einer Sekunde ändern. Man glaubt das immer nicht, aber man hört dann genug Beispiele, dass das doch tatsächlich der Fall ist. Ein kleiner Unfall reicht. Also es ist nicht so. Solange man halt noch irgendwie ein Bewusstsein hat, sollte man das Positive tun. Was nützt jetzt, das ist ja auch das Thema des Abends, wenn man dann Mantren rezitiert? Also zum Beispiel das Vajrasattva-Mantra. Ich habe es mal abgezogen hier, das Vajrasattva-Mantra. Ich denke, das wird ja hier auch wahrscheinlich fleißig rezitiert, oder? Naja, im Nandro, ne? Also genau. Warum macht man das? Das habe ich ja schon gesagt. Man will ja das negative Karma eindämmen. Und das ist dann so eine einfache Form, wie man auch zum Beispiel Taten bereinigt, an die man sich überhaupt nicht erinnern kann. Also man weiß ja nicht, was alles so im karmischen Säcklein drin ist, in dieser Büchse der Pandora. Und es geht weniger darum, sich jetzt an die Taten einzeln zu erinnern, sondern um dieses Bewusstsein, dass da was rumliegt, was noch Ärger machen kann. Und dass man sich ja auf das Positive konzentrieren will. Und die Worte des Vajrasattva-Mantras, an wen richten die sich? Wer ist Vajrasattva? Wo wohnt der so ungefähr? Warum kann der das? Also warum kann der irgendwie uns das negative Karma irgendwie abhobeln? Nur weil wir diese paar Worte sprechen. Das ist natürlich unsere eigene naturhafte Beschaffenheit der Buddha-Natur, die wir auf diese Art und Weise zur Reife bringen. Also es ist ja eine Art von Meditation. Du richtest dich ganz stark darauf aus, du machst ja auch Visualisationen dabei, wenn du dieses Mantra sprichst, auf das Positive, auf das Bereinigen und so weiter und so fort. Und deine ganze Ausrichtung geht auf das Gute und das schafft automatisch positive Potenziale im Geist. Wenn du es dir dann in dieser erleuchteten Sambhogakaya, also Buddha-Form, vorstellst, hat es nochmal eine stark potenzierende Kraft. Aber eigentlich sind es die eigenen Kräfte der Reinigung, die da angesprochen werden. Also man schafft sich das erleuchtete Gegenüber, das aber im eigenen Geist ja in Ansatzform in der Natur gar nicht unterschiedlich vorhanden ist. Und wenn man dieses Mantra spricht, dann verbindet einen das quasi auch mit der eigenen Fähigkeit zur Erleuchtung. Man hat ein großes Vertrauen, dass es überhaupt möglich ist. Man hat ein großes Vertrauen in die Buddhas und deren Kontinuen sind ja da. Und wenn man das dann macht, dann schafft das Kanäle im Geist, die wirklich so als Schiene für das Positive dienen. Meistens weiß man gar nicht so richtig, was man da brabbelt bei den Mantren. Ne? Also gerade die Tibeter haben das ja oft schon lange, lange tradiert und dann, also die würden das auch ein bisschen anders betonen. Hier ist es manchmal ganz schwierig, irgendwie das Originalmantra zu rekonstruieren. Gerade beim Vajrasattva-Mantra ist das nämlich nicht so einfach. Aber es hat eine eindeutige Bedeutung. Also alles, was da steht, sind tatsächlich Imperative, also Sätze, die Aufforderungssätze an Vajrasattva. Und die sind ja ganz nett. Eigentlich soll man die gar nicht. Also der Lama Zöldrim hat gesagt, man soll gerade mit Mantren eigentlich nicht übersetzen, ne, oder? Warum nicht? Also, aber wir sprechen sie trotzdem in diesem Sanskrit, nicht in der Übersetzung. Genau, deshalb hat man sie ja auch im Sanskrit erhalten, weil genau, man sich schon klar war, ja. Dass es gibt einzelne Keimsilben, die kann man nicht übersetzen. Aber an für sich sind es immer Sätze, die man da spricht. Warum soll man die nicht übersetzen? Die Inder wussten ja auch, was sie da sprechen. Ja. Also wenn die gesagt haben, Suposhyo me bhava, dann wussten die, was das da heißt. Ja. Ne? Das sind, also ich habe es ja hier aufgeschrieben, also die sind ganz niedlich, also sei hochbeglückt über mich, sei hochzufrieden über mich, erröte vor Liebe zu mir, das sagt man da und es kann nicht schaden zu wissen, was man da sagt, muss ganz ehrlich sagen, also es ist doch hübsch, oder? Also ich finde es immer wichtiger, ich weiß, was ich tue und eigentlich alle Lamas, die ich kenne, sagen das auch, also dass man wissen soll, was man tut. Es verliert dadurch auch nicht seine Wirkung oder sowas in der Art. Es ist immer besser zu wissen. Also wie gesagt, die Keimsilben kann man nicht übersetzen, weil die sind Keimsilben, die sind sozusagen so eine Art Substrat dessen, was Sprache überhaupt ist. Ich meine, wir sprechen so, wir brabbeln da das Sanskrit, wir sprechen unsere Sprache. Es gibt hunderte Sprachen auf dieser Welt, tausende Sprachen auf dieser Welt. An den Worten allein kann es ja dann nicht liegen. Also darum geht es nicht wirklich, sondern es geht um die innere geistige Ausrichtung. Und das symbolisieren ja doch die Keimsilben. Die sind quasi die Metasprache oder das, was Sprache überhaupt ist. Der Impuls, aus dem Sprache entsteht. Vor allem das Om. Dieses ha ha ha ho, sind das auch Keimzellen? Nee, das sind eigentlich so Lachlaute. Tatsächlich? Ich dachte, das wären so die Richtung irgendwie. So. Das ist schon ha ha ha. Also manchmal übersetzt man das. Man hat das dann auch später noch mit noch mehr überfrachtet. Aber eigentlich sind es so, ja, eigentlich so Urlaute im Grunde. Ha ha ha ha ho. Das ist eigentlich eher so was Ermutigendes. Es geht ja gegen das eigene Negative. Ne? So wie man sich, wie man in die Schlacht zieht. Ha ha ha ha ho. Und Ahum Pet kommt ja in dem, also Vajrasattva-Mantra, dass wir sprechen nicht vor, ne? Ist, am Schluss wird eben zur Bekräftigung das draufgepackt. Also Pat ist eigentlich so ein, was die Tibeter als Pä aussprechen, ist eigentlich so ein Bambusspaltlaut, der auch bei, im Kama Sutra soll man den auch ausrufen beim Geschlechtsverkehr, muss man dazu sagen. Also das ist so ein sehr martialischer Laut, so wie man einen Bambus spaltet, so zack. Also das bekräftigt man dann doch mal Sprache. Ne? Zu welchem Zeitpunkt im Geschlechtsverkehr? Naja, da gibt es ekstatische Momente, wo man das dann ausruft. So, ach, genau, so wollen wir das jetzt nicht, nein, haben. Das ist ein anderes Kapitel. Aber das zeigt eben, es ist ein Ausruf der Drastik. Ne? Ja, es ist sozusagen, mit Schmackes wird ans eigene Negative gegangen. Also, da steckt viel Liebe und Humor drin in diesem Mantra. Es wäre schade, das nicht zu bemerken. Ne? Also es geht darum, ein diamantenes Wesen in sich heraufzubeschwören, etwas Diamantenes aus sich zu machen, etwas Unzerstörbares, was alle Farben des Schönen annehmen kann. Und darum geht's. Das ist ja das Ziel, das wird da schon vorweggenommen. Also wenn es dann heißt, sei ein Diamantener, also werde zu Diamant im Grunde, kannst du ja auch sagen, das ist ein Aufruf an sich selbst. Ne? Also Vajrasattva hat das nicht nötig, aber der Vajrasattva in uns, der soll genau dazu werden. Also deshalb machen wir das. Aber nochmal zu Klang und dem Inhalt, dem Text von dem Mantra. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Text habe, der jetzt auch in einem anderen Kontext hier im Westen vielleicht wieder eine ganz andere Bedeutung hat, also was weiß ich, Diamant ist nicht das ideale Wort jetzt, aber es gibt ja bestimmt Gebete, die eine bestimmte Bedeutung oder Worte, die eine bestimmte Bedeutung haben, die wieder anders ist. Kann es auch sein, dass der Klang ganz losgelöst ist von dem Sinn und ein eigenes Potenzial dann in bei Om ist das ganz stark der Fall. Also bei der Silbe Om ganz, ganz sicher. Also bei den anderen, Om, Ahum, natürlich klar, das sind, bei den Keimsilben ist das sehr stark der Fall. Also bei den Mantren an sich hat man das wohl angenommen, deshalb hat man sie auch im Sanskrit belassen, weil Sanskrit gilt ja als die heilige Sprache. Aber wenn ich jetzt von einem Intellekt her kollidiere und sage, ich will jetzt eigentlich überhaupt nicht dieses Wort, da kann ich nicht hinterstehen, aber der Klang an sich, der gefällt mir. Wie löse ich das auf? Oder was ist da? Also wenn du die Bedeutung des Wortes völlig vergessen könntest, wäre es egal. Also wenn du da sagst, na gut, also ich liebe das Wort Flasche. Und wenn jetzt einer zu mir sagt, du Flasche, dann empfinde ich das als großes Kompliment, weil das Wort so schön ist. Und für mich ist das eben einfach irgendwie, es ist ein bisschen absurd. Also man kann das natürlich machen, ne, wenn man einfach nur einen Klang schön findet, aber den Sinn nicht gut findet. Aber da kommen wir dann natürlich zu der schwierigen Frage, was drückt Sprache überhaupt aus? Ne? Also da kann sich jeder zu Hause mal eine schöne Antwort überlegen, was ist Sprache eigentlich? Also was ist Sprache? Es ist nicht so einfach zu sagen, es ist eine Kommunikationsform, also dass Sprache also Kommunikation, sie dient der Kommunikation, das dient sie nicht allein. Also wie funktioniert Sprache, was macht Sprache? Und da kann man tief drüber nachdenken. Die Antwort kann ich mal vorweggeben, Sprache ist Licht, das sagen die Inder, da muss man dann auch mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Naja, die moderne Neurowissenschaft würde das sogar so sehen, weil wenn wir sprechen, dann blitzt es ordentlich im Gehirn, aber das ist die vedisch-brahmanische Antwort sozusagen, oder die upanishadische Sprache ist Licht, grundsätzlich Licht, weil sie eben auch wahrscheinlich so stark mit Bewusstseinsimpulsen einhergeht. Es ist ja eine Abstraktion eigentlich von dem, was wir wahrnehmen und was wir auch in uns an Gefühlen haben. Also Hand aufs Herz, wenn ich das Gefühl Liebe ausdrücke, warum verbindet jeder was ganz Bestimmtes mit dem Wort Liebe? Also können wir nicht sehen, also wir können nicht Liebe sehen. Aber wir haben ein Empfinden dafür. Melancholie ist ein ganz komisches Wort. Also so wie du gesagt hast, klingt hübsch, Melancholie, und klingt nett. Und wir haben eine Ahnung, eine Vorstellung, was sich mit diesem Zustand verbindet. Aber sehen oder hören, schmecken, fühlen, riechen können wir nicht. Trotzdem wissen wir, wenn wir darüber reden, sehr genau, was damit gemeint ist. Und können uns darüber auch austauschen. Das ist doch sehr erstaunlich. Und je mehr man über diese Dinge nachdenkt, desto mehr gewinnt man auch ein Verständnis dafür, wie kompliziert und komplex wir eigentlich funktionieren. Also unsere Wahrnehmung, unser Gehirn, unsere Gefühlsreaktionen und unsere ganzen Muster sind ganz, ganz, ganz komplexe Verbindungen und Gebilde, die miteinander entstehen, sich gegenseitig bedingen, aber nicht so fest aneinander anpappen, dass man diese Mechanismen nicht manipulieren könnte und auch zu was Positivem benutzen könnte. Also all diese Möglichkeiten unseres Bewusstseins bieten haufenweise Hebelansatzpunkte, sich positiv zu verändern. Dazu muss man sie aber erstmal erkennen und greifen und denen auf die Spur kommen. Und genau das ist eben extrem wichtig bei der Praxis, um sich klar darüber zu werden, was man eigentlich machen soll und was nicht. Dazu braucht man viel Zeit und Muße und auch sowas wie Ruhe und eine Gefasstheit. Da muss man gerade relativ gut beieinander sein. Aber es gibt auch Praktiken, die einem einfach und vielleicht seltsam erscheinen, die ebenfalls gutes Karma bewirken. Nicht nur Mantren sprechen, das ist schon fast abstrakt, sondern wenn es einem ganz richtig schlecht geht und man völlig außer sich ist vor Verzweiflung und vor Irritation und so weiter, dann gibt es noch ein körperliches Mittel, nämlich das, was man Verneigungen nennt. Also was die Tibeter exzessiv betreiben, dass die ganze Pilgerpfade über Monate hinweg mit diesen Niederwerfungen legen. Und wenn man sie dabei sieht, machen sie das mit einer äußersten Fröhlichkeit. Also es ist offensichtlich kein schrecklicher Weg der Selbstgeißelung, sondern das ist etwas, mein alter Lehrer Geshe Tenshö ist todkrank bei uns geworden, also richtig eine richtig schwere Autoimmunkrankheit, wo die Haut sich böse aufgelöst hat und er ganz lange im Krankenhaus bleiben musste. Und als er dann wiederkam, da war er wirklich sehr, sehr niedergeschlagen und niedergedrückt. Also es hätte auch zum Tod führen können. Es war wirklich eine furchtbare, lebensbedrohliche Krankheit. Und dann hat er sich gesagt, naja, jetzt muss ich wohl dann doch mal praktizieren, was ich hier immer so predige. Und dann hat er angefangen, jeden Tag 500 Niederwerfungen zu machen. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, das ist doch zu viel und so weiter und so fort. Und ich bin zu der Zeit gerade 2 Monate nach Indien gefahren und kam dann wieder. Und Geshe Tenshö sah strahlend aus, hatte 10 Kilo abgenommen bestimmt, was auch nicht schlecht war. Und es hatte ihm wirklich das Leben gerettet. Also es war wirklich unglaublich, wenn man das mit der richtigen Motivation macht, kann man sich durch sowas aus einer Depression ziehen. Nicht allein durch den Akt der Niederwerfung, sondern es ist immer wichtig, wie man das geistig begleitet. Am Anfang ist man nicht so richtig fähig, dann fängt man erstmal an, dann wird der Körper müde, weil es ist furchtbar anstrengend. Also jeder, der das ab und zu mal macht, der weiß, dass es echt anstrengend ist und man ordentlich ins Schwitzen gerät. Aber man hobelt auch dabei in seinem Bewusstsein diese Irritation ab. Also der Körper, der müde ist, da kann der Geist, das Bewusstsein dann auch nicht mehr so agitativ einen irritieren und so weiter, sondern man ist erstmal müde und dann hat man wieder Möglichkeiten auch mit einem Mantra ranzugehen und so weiter und so fort. Wie funktioniert so ein Mantra wie das Om Mani Padme Hum, also das wichtigste Mantra von Liebe und Mitgefühl? Das ist ja nicht, dass es in sich Liebe und Mitgefühl induziert, sondern wie benutzt man das? Man sieht einen Menschen, hat Mitgefühl und spricht dann das Mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, verbindet sich in diesem Moment mit dem Bild von dem liebevollen Avalokiteshvara und versucht sozusagen das Wenige an Kraft, was man selber hat, zu verbinden mit der Kraft Avalokiteshvaras, möge es dem anderen irgendwie nutzen. Ist jetzt erstmal eine Hilfstechnik, weil man sich so hilflos fühlt, aber eigentlich doch zutiefst dem Guten, was man dem anderen wünscht, Ausdruck verleihen möchte. Oder aber das Gegenteil. Es ärgert einen jemand maßlos und man weiß, ich sollte jetzt nicht mit Hass reagieren. Wie reagiere ich jetzt? Liebe und Mitgefühl, Liebe und Mitgefühl, Liebe und Mitgefühl. Oh Mani Padme Hung, oh Mani Padme Hung, oh Mani Padme Hung. Und dann schafft man es auch, mit Hilfe des Mantras seinen Geist wieder in vernünftiges Fahrwasser zu kriegen. Das ist die Macht dieses Mantras. Aber es ist nicht so, dass das Mantra selber so eine Zauberkraft hätte. Und da könnte man, wie du ja ganz richtig gesagt hast, auch irgendwas sprechen, sozusagen. Dim-di-dam-di-dum, dim-di-dam-di-dum. Hauptsache, man verbindet es im Herzen mit Liebe und Mitgefühl. Aber natürlich steckt in diesen Mantren, die sind so alt und erprobt, auch noch eine Kraft, die sich nicht erschöpft hat, weil sie ja doch einen bestimmten Hintergrund und eine bestimmte Herkunft haben. Auch die Bedeutung von Om Mani Padme Hum ist nicht zu unterschätzen. Also man kann das Mantra in zwei Teile teilen, grob, eigentlich in vier Teile. Om Mani ist der Anfangsteil. Om ist diese Ursilbe, dieser Udgita, der Ausgesang, dieser kosmische Grundlaut, also der, eigentlich die Hintergrundschwingung dessen, was man Geist und Bewusstsein überhaupt nennt. Mani heißt einfach Juwel. Da steckt auch wieder der Diamant drin, das Unzerstörbare, Kostbare. Buddhistisch gesehen, das, was man Methode nennt, den Methode-Aspekt dessen, was Erleuchtung ist. Padme ist ein Lokativ, also im Lotus. Und der Lotus ist das Symbol für Reinheit, für Schönheit und für Weisheit. Und die beiden zusammen sind ja das, was Erleuchtung ausmacht. Die Weisheit, Weisheit besteht aus was? Aus Wissen und aus Liebe. Wissen allein ist was für intelligente Leute. Weisheit besteht immer aus dieser Kombination von Wissen und Liebe. Dann erst wird Weisheit zu dem, was sie ausmacht, zu etwas, was über Intelligenz weit hinausgeht. Und die Methode, die dazu führt, ist eben das, was man Bodhicitta nennt, diesen Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohl für alle Lebewesen, damit man die Kräfte in sich anhäuft, die allen Lebewesen wirklich, wirklich helfen können. Das ist der Pfad, also darum geht es eigentlich. Also der ganze Pfad steckt in diesem kleinen Mantra drin. Und Hum ist einfach das Siegel. Das Siegel, womit man diesen Bodhicitta-Gedanken, dieses liebende Mitgefühl besiegelt, dem sozusagen wirklich seinen Stempel ausdrückt, den Stempel der Absicht, das will ich praktizieren. Darum geht's. Steckt sehr, sehr viel mehr drin. Also, das ist, also man kann immer Schicht für Schicht für Schicht abtragen. Es ist ganz viel. Aber Liebe und Mitgefühl üben kann im Grunde jeder. Und über diese Schiene kommt man dann zu tiefer gehenden Erkenntnissen. Man befreit sich von diesem krampfhaften Anhaften an sich selbst und das ganz, ganz, ganz automatisch. Wenn man immer sagt, dieses Bekenntnis allen Buddhas gegenüber, welchen Sinn hat das? Da sind wir ein bisschen vorbelastet durch dieses übertriebene Schuldbewusstsein machen im Christentum. Also da ist so Sündenbekenntnis, das klingt immer, oh, ich bin so schlecht, ich habe gesündigt, meine Schuld ist so furchtbar gigantisch. So ist es überhaupt nicht gemeint. Also es geht eigentlich um ein sich anvertrauen an ein Gegenüber, das ja Liebe und Mitgefühl in der erleuchteten Form selber ist und Verständnis hat für all die Nöte und Schwierigkeiten, die man hat, für all die Dummheiten, die man begangen ist. Und dem gegenüber kann man mal sein Herz ausschütten. Und damit bereinigt man automatisch auch ganz viel davon, vor diesem unglaublichen Verdienstfeld, wie man es so schön sagt. Also warum ist zum Beispiel bei dem Buddha Amitabha, warum sind da so viele Mönche drumherum und so viele Bodhisattvas? Es ist immer das Verdienstfeld, also so eine Anhäufung von all diesen Erleuchteten, die man sich auch visualisieren kann. Und vor denen sagt man dann, ich habe schon wieder gelogen, dass die Schwarte kracht oder ich habe dies und das und jenes gemacht oder was immer ich auch gemacht habe. Ich merke oft, wie mir doofe Dinge entschlüpfen, wie ich nicht so sein kann, wie ich gerne sein möchte. Es nervt ohne Ende, aber es gelingt mir einfach nicht. Und man hat einfach ein sehr freundliches Gegenüber, die einem quasi auf die Schulter klopfen und sagen, versuch's es einfach nochmal, wir haben Verständnis dafür und so weiter. Also es ist sozusagen, man öffnet sein Herz in diesem Moment und man kann ja das Negative in sich nicht wirklich akzeptieren, das will man ja loswerden. Man muss aber doch noch eine ziemliche Zeit damit leben, weil man einfach ja nicht aus dem Stand heraus ein Engel sein kann. Das geht halt nicht. Man arbeitet dran und da hilft es immer wieder mal einfach zu sehen oder sich sozusagen in dieses Gegenüber zu stellen. Es ist eine Hilfe. Es geht weniger darum, jetzt irgendwie sich da unnötig schlecht zu machen, sondern das ist die Realität, dass wir alle immer wieder Negatives anhäufen, leider. Es ist eigentlich eine Aktion gegen Hilflosigkeit und deshalb gehört das ja auch mit zu diesen Ngönjo-Sachen. Mhm. Diese Ngönjos sind eben einfach ganz, ganz wichtig. Das heißt immer, sind die vorbereitenden Übungen, vorbereitend auf was? Ja, in Wirklichkeit, also so ist mir das erklärt worden, dass es ja eigentlich einfach nur vorbereitend heißt. Mhm. Ja, das ist sowieso alles immer vorbereitende Übungen auf was Bestimmtes. Ne? Ja, aber sie bereiten schon auf was ganz Essentielles vor, nämlich auf den letzten Schritt, den man zur Erleuchtung machen muss, der einen dann wirklich rüberbringt, nämlich man macht ja diese Ngönjos besonders intensiv, bevor man in ein Meditationsretreat geht. Mhm. Also das ist ja die Haupt... Es dient alles der Meditationsvorbereitung, weil mit diesem aufgewühlten, verschmutzten Geist kann man nicht so meditieren, dass es richtig gut wird. Also da hat man einfach eine falsche Grundlage. Man muss diesen aufgewühlten Ozean, diese dreckige Pfütze, in die, durch die ständig einer mit dem Rad fährt, muss man erstmal wieder so auf normal Null kriegen. Sonst funktioniert das nicht. Und deshalb macht man ganz besonders intensiv diese Ngönjo-Übungen, bevor man ein paar Tage intensiv meditiert und so weiter, weil man dann das Ganze bündelt und kanalisiert. Warum heißt es überhaupt Dharma-Rad? Der Buddha hat das Rad der Lehre gedreht. Also was soll diese Rad-Symbolik? Die ist ja sehr tief. Sakya Tenzin hat es jetzt gerade so gesagt, das fand ich auch sehr nett. Der Aspekt war mir so noch gar nicht so klar. Weil man da eben auch das Fahrzeug hat, mit dem man sein Ziel erreichen kann. Also im Rad geht es schneller und besser, als wenn man das Ganze zu Fuß geht. Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen, heißt ja der Spruch. Also man hat hier ein Vehikel, man hat tatsächlich ein Mittel, mit dem sich das Ziel Leidlosigkeit, vollkommene Freiheit erreichen lässt. Ich sehe, dass es das Rad ist, was Sie da gemeint haben. Also das ist einfach nicht das Fahrrad, sondern das Rad an sich. Ja, ich meine, das Rad... Dieses Rad, wie du es auch auf den Tankas siehst und so weiter, ist ein uraltes indisches Symbol für das kosmische Gesetz der Wirklichkeit. So. Also es ist so eine Art Sonnenscheibe. Genau. Aber weil, das ist ja nicht im Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, weil wir hier mit Realitäten und Wirklichkeiten arbeiten, ist Erleuchtung überhaupt erreichbar. Wenn das nicht eine reale Möglichkeit wäre, wenn es so ein kosmisches Gesetz von Ursache und Wirkung nicht gäbe, von spezifischer Ursache, die eine spezifische Wirkung hervorbringt, dann könnte man Erleuchtung nicht erlangen. Also wenn, sagen wir mal, wenn aus einem Hühnerei auch eine Ente rauskommen könnte oder ein Krokodil, weil die auch aus Eiern kommen, dann könnte man ja nicht determinieren. Dann könnte man sagen, naja, ob ich nun Gutes oder Schlechtes tue, ich weiß nicht, ob dann Leid oder Glück rauskommt. Also auch wenn ich Gutes tue, könnte Leid rauskommen. Und wenn ich Schlechtes tue, könnte Glück rauskommen. Also so sehen wir das nicht so deutlich, diese Mechanismen. Aber weil das eben nicht der Fall ist, sondern weil zielsicher aus guten Taten Glück erfolgt und geistiger Frieden und so weiter und so fort, hat man überhaupt eine Chance, insgesamt rauszukommen. Kann ich eine Zwischenfrage? Na klar. Gibt es eigentlich Theorien oder gibt es Worte, also in den Texten steht irgendwas darüber, wo das, also... wieso wir grundsätzlich, also wie Samsara überhaupt angefangen hat, also so der Urknall von dem Ganzen, also was da... Haha, eine ganz genau. Schwierige Frage. Das kommt immer von unendlichen Zeiten. Also ja, anfangslosen Zeiten. Also, ja, das ist wirklich, das ist so die tricky question überhaupt, also das ist wirklich die schwierigste Frage. Da kann ich wirklich eine schöne Geschichte zu erzählen, weil vor zwei Wochen hatte ich im Museum eine Führung und da sprach mich ein Christ an, der auch ganz scharf darauf war, weil ich gesagt hatte, dass ich eben auch Buddhistin bin, das war zu einem buddhistischen Thema, und er meinte, es heißt doch, dass alle Wesen Erleuchtung irgendwann erlangen, dass das sicher sei. Und wenn wir aber schon seit anfangsloser Zeit bestehen, wieso haben wir dann noch nicht Erleuchtung erlangt? Weil anfangslos ist Ewigkeit und da müssten wir doch schon, wenn das bis jetzt nicht passiert ist, warum soll das irgendwann passieren? Ja, keine blöde Frage. Also solche Fragen sind ja immer super, weil man dann darüber nachdenken muss. Nee, blöd nicht. Woraufhin ich dann unseren Geshe-Kunden konsultiere. Der Beste für solche Fragen. Und er hat es ganz interessant erklärt. Es gibt auch noch eine wunderbare Erklärung, die du selber nachgucken kannst, und zwar im Internet. Da gibt es auf der Seite des Dalai Lamas Mitschnitte dieser Mind and Life-Konferenz. Und am vierten Tag, am Vormittag, da hält Mathieu Ricard einen Vortrag, wo es auch um dieses Thema geht, und das ist sehr spannend. Wenn wir solche Worte, solche Konzeptworte wie anfangslos und Anfang benutzen, können wir uns unter beiden nichts vorstellen. Also wenn wir von Urknall reden, und das war dann der Anfang, haben wir Schwierigkeiten damit, weil wir uns ja nicht vorstellen, dass irgendetwas spontan einfach in die Welt kommt. Also der Urknall, was war vor dem Urknall? Vor dem muss es ja auch irgendwas gegeben haben. Also da fängt unser Gehirn schon an zu sagen, komisch. Ne? Also wir können uns auch keinen Anfang richtig vorstellen. Es gibt keinen Uranfang, weil irgendwas muss ja davor auch immer es gegeben haben. Anfangslosigkeit können wir uns aber auch nicht vorstellen, weil irgendwie muss doch was einen Anfang haben. Aber wann fängt der Anfang an und wann hört das Ende auf? Das ist überhaupt nicht für uns logisch zu erfassen, so ohne weiteres. Und was Gescherichial dann sagt, man muss sich das Ganze ringförmig vorstellen. Also um überhaupt näherungsweise eine Vorstellung zu haben. Wo hat so ein Ring einen Anfang? Ist hier der Anfang? Den setze ich willkürlich. Also der Punkt davor, ist der danach oder davor? Trotzdem haben die Dinge eine Richtung. Ursache und Wirkung ist nicht vollkommen nutzlos. Wir brauchen diese Vorstellung, aber tatsächlich verhalten sich die Dinge anders. Eigentlich kann man bei ringförmigen Geschehen nicht sagen, ist das hier vorher oder ist das hier nachher, sondern die Art, wie die Dinge miteinander reagieren und wir sie dann in vorher und nachher unterscheiden, ist immer quasi so wie so eine chemische Reaktion. Es gibt immer eine Hin- und Rückreaktion. Also das Ergebnis hat auch eine Auswirkung auf die Ursache und umgekehrt. Also es ist nicht nur eindimensional. Und da wird es wirklich schwierig. Also da versagen dann auch meine Kräfte. Aber das ist das Modell dabei. Aber in Bezug jetzt auf also auf Karma auf und Kontinuum. Ja, so, also die Wesen, die jetzt zur Zeit ja auf der Erde sind oder wo auch immer, sind ja nicht erleuchtet. Genau. Genau, und die erleuchtet sind, die lösen sich ja auch so nichts irgendwie auf. Ne? Also das wird ja auch so beschrieben von Buddha, so wie ein Feuer, glaube ich, verbrennt. Also da muss man jetzt aufpassen, welcher Schule man angehört. Ja? Also da gibt es ja unterschiedliche... Also ich rede jetzt von den Suten, also kein Suten. Sutren. Genau, also auf Pali. Egal. Na, Mahayana Sutren oder die Pali Sutren, da ist nämlich dann ein großer Unterschied. Die Mahayana Sutren, die interpretieren das ja anders. Es gibt ja eine 2000-jährige Entwicklung von buddhistischen Schulrichtungen und die einfachste, das sind die Vaibhashikas, also das ist die älteste. Nicht die älteste, es ist die einfachste, die simpelste, die haben ja noch ziemlich lange bestanden eigentlich, die auch wirklich sagen, wenn ein Buddha Erleuchtung erlangt hat, dann ist er einfach verloschen. Dann ist Brennstoff aufgebraucht, sozusagen gibt es keinen Brennstoff mehr, und wo es keinen Brennstoff mehr gibt, dann gibt es auch keine Flamme mehr in dem Sinne und dann ist das Kontinuum vorbei. Und da ist dann nichts mehr. Und deshalb ist das Zufluchtsobjekt für diesejenigen, also für diese Hinayana-Schule, auch nicht der Buddha an sich, sondern eigentlich nur der Sangha. Also weil mit Hilfe von Sangha dann sich Buddhaschaft erreichen lässt. Und das ist so das Hauptzufluchtsobjekt. Und Buddha ist eigentlich nur eine Erinnerung an den, der die Lehre gegeben hat. Die späteren Schulen, Nagarjuna vor allem, sagen, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass der Buddha einfach weg ist. Und die Argumentation ist in den unterschiedlichen buddhistischen Schulen etwas anders, aber hauptsächlich geht es eben darum, dieses konzeptuelle Denken aufzubrechen und zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind, wie das mit der Leerheit, der buddhistischen Leerheit oder dem Leerheitsverständnis sich wirklich verhält. Also Dinge entstehen nicht einfach spontan, also kein Objekt entsteht ursachenlos. Also es gibt kein Phänomen, das einfach so plötzlich erschienen ist, sondern alle Objekte, alle Phänomene sind irgendwie aus irgendetwas hergestellt. Es sei denn, es sind so abstrakte Phänomene wie der Raum oder sowas. Der ist dann auch nicht völlig teillos, sondern der wird untergliedert durch das, was den Raum begrenzt und so weiter und so fort. Also der ist nur eine Benennungsgrundlage oder eine Abstraktung, aber Phänomene an sich sind nicht irgendwie spontan entstanden und verschwinden auch nicht einfach spontan. Es gibt kein Objekt, was spontan erscheint und spontan verschwindet. Und auch geistige Phänomene, und Geist ist natürlich sehr viel schwieriger zu beobachten, können nicht einfach spontan erscheinen. Also die haben auch irgendwo eine Grundlage. Wie immer die jetzt auch beschaffen ist, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Aussagen dazu, aber so ein für uns unsichtbares Phänomen wie Geist, was wir aber durchaus Wirkung erfahren, wir ja, ne? Also dass wir einen Geist haben, müssen wir uns nicht, ich denke, also bin ich, also ich habe einen Geist und den nehme ich ja in irgendeiner Form wahr, damit agiere ich ja. Was beeinflusst meinen Geist? Der wird natürlich auch durch tausend Umstände beeinflusst. Und die können auch nicht spontan irgendwie erschienen sein, sondern das ist ein sich Fortsetzen von Geistesmoment, der wieder einen neuen Geistesmoment induziert und so weiter und so fort. Das ist eine Aneinanderkettung von unendlichen Geistesmomenten. Also jeder, weil Geistesmomente da sind und diese Grundnatur des Geistes da ist, gibt es eben auch diese ganze Ausprägung dessen, was Geist ist. Und das ist tatsächlich für uns kaum vorstellbar, anfangslos und damit auch endlos. Aber jetzt nochmal bezogen auf den Daseinskreislauf. Mhm. Wieso ist der von Anfang an eigentlich schlecht? Also wieso sind wir überhaupt in dieser Situation? Wir können doch von Anfang an erleuchtet sein, oder? Also tatsächlich die Natur unseres Wesens sozusagen. Wieso ist die so eigentlich? Also, da gibt es dann diese sogenannte Wahrheit der Beendigungen. Also das wird jetzt richtig kompliziert. Also das ist kein Problem. Also es ist ja eine wichtige Frage und wenn du sie schon stellst, dann will ich wenigstens versuchen, ansatzweise darauf eine Antwort zu geben. Der Daseinskreislauf an sich könnte unendlich sein und besteht auch schon seit anfangsloser Zeit. Und das, was man das Geisteskontinuum nennt, das ja von der gleichen Natur ist wie das Geisteskontinuum eines Buddha, es hat die gleiche Natur, aber ein Unterschied muss ja da sein, sonst wären wir ja erleuchtet. Worin besteht der? Der besteht darin, dass ein Buddha in sich diese wahren Beendigungen der Ursachen von Leid bewirkt hat. Also er hat die zwei Arten von Verdunklung aus diesem Kontinuum von Geistesmoment zu Geistesmoment und das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Skanda der karmischen Bildekräfte, hat keine Auswirkung mehr darauf. Das sind diese zwei Reinheiten, die ein Buddha hat. Also es ist die Reinheit von karmischen Befleckungen und dass kein Karma mehr angehäuft werden kann und eben auch diese Reinheit der Verblendung durch vorheriges schlechtes Karma und grundsätzlich irgendwelcher negativen Einflüsse, die da kommen können. Die hat er bereinigt, das ist der große Vorteil. Das heißt, sein Kontinuum ist immer noch da, aber der Geistesmoment, das ist auch immer noch dynamisch. Also jeder Geistesmoment geht sozusagen von Reinheit zu Reinheit zu Reinheit zu Reinheit zu Reinheit. Also zu einfach nur Erkenntnis und ist ja ausgestattet mit diesen unglaublichen Kräften, die ein Buddha hat. Also dieser spontanen Manifestation von Nirmanakayas, die er zeitigen kann, das ist jetzt Mahayana-Auffassung, das glauben ja eben, wie gesagt, die Hinayana-Schulen nicht. Und diese Qualitäten, die er angehäuft hat, indem er ja durch die Praxis haufenweise gutes Karma angehäuft hat, die schlagen sich nieder in den Qualitäten dessen, was man den Sambhogakaya nennt. Und der Dharmakaya, das ist sozusagen die Ebene, die diese Grundnatur des Geistes beschreibt, die wir auch alle haben, an die wir noch nicht rankommen. Also es ist so hat Sakya Tenzin jetzt beschrieben, es ist so wie ein Vorhang und wir können nicht dahinter gucken. Aber hinter diesem Vorhang wäre das, was wir Erleuchtung nennen, weil diese Geistesnatur gleich ist. Wir müssen nur diesen Weg beschreiten. Und ein Buddha bleibt weiter bestehen. Und wir alle haben tatsächlich auch ein bestimmtes Geisteskontinuum, was wir auch noch bis ans Ende aller Zeiten haben. Also Zeit ist dann auch Zeit ist immer nur relativ, da spielt auch Zeit gar keine Rolle mehr. Das ist eigentlich jenseits von diesen Konzepten von Zeit und von wirklichem Individuum und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir ein Geisteskontinuum und dieses Geisteskontinuum ist einerseits unser eigenes Geisteskontinuum, andererseits ist es einfach nur ein Geisteskontinuum. Also es ist einfach nur Geist. Und das macht es wirklich für uns, die wir hier sitzen und in Konzepten denken, so wahnsinnig schwierig. Und deshalb gibt es auch diese ganzen unterschiedlichen buddhistischen Lehrauffassungen von Chittamatra, von der Nur-Geist-Schule und so weiter und so fort. Man muss sich durch die mal alle durchhangeln und die bis zum Ende durchdenken, was sehr mühsam ist. Das ist ja wirklich keine einfache Aufgabe. Aber umso eher bereitet das dann auf die Meditation vor, zusammen mit den Gönjos. Und dann schafft man eben diesen Sprung jenseits des konzeptuellen Denkens. Also dann überwindet man diese falsche konzeptuelle Sichtweise auf die Realität, wie wir sie im Moment haben und vollkommen davon beherrscht sind. Es wird explizit Mahayana. Das ist explizit Mahayana-Denken. Dieser dritte, also Diamantweg, Vajrayana. Weil du mit der Vorhängesprache, also die Erkenntnis, dass ich auch in diesem Leben es schaffen könnte. Also ja, aber Vajrayana darf man auch nicht falsch verstehen, ist nicht ein eigenes Fahrzeug, sondern ist ein integraler Bestandteil des Mahayana. Oder die Geheimlehren. Ja, es ist sozusagen, so wie man die einwandfreie Motivation eines Bodhisattvas verwirklicht hat, ab da ist man dann eigentlich erst fähig, wirklich Vajrayana-Praktiken durchzuführen. Es gibt ja gerade im Westen wahnsinnig viele Praktizierende, die genau das anstreben. Oder? Ja, wenn sie es wirklich anstreben, ist das auch gut so, aber vorsichtig, wie gesagt, man kann das alles sagen, dass man das tut, ob man es wirklich tut. Mhm. Wenn man es wirklich tut, wird man auch die entsprechenden Früchte ernten oder aber man trommelt ein bisschen wild rum, also, und hat nicht viel davon und kann eventuell sogar noch das genaue Gegenteil kann passieren, dass man nur ordentlich sein Ego boostet. Ich bin der große Yogi mit meinem heiligen Vajra und meiner dicken Glocke klingel ich hier herum. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das war der erste Kontakt, mit dem ich zum Buddhismus hatte. Das war vielleicht ein bisschen komisch. Also Tantra hat, also Vajrayana, Tantra, wie immer man es auch nennen will, hat natürlich wirklich, ist ein Turbo-Booster. Wenn man es mit der einwandfreien Motivation macht, kommt man damit schneller zum Ziel, weil man quasi, es ist ja eben ein, wie sagt man so schön, ein, das Sutrayana ist ein Vollendungsfahrzeug, also da trainiert man mühsam die Vollkommenheiten, während das Vajrayana ist ein Fahrzeug, das das Ergebnis schon mit auf den Pfad nimmt. Also man tut schon so, als wäre man schon erleuchtet. Und das ist eine gefährliche Praxis, weil man da auch schnell größenwahnsinnig oder bescheuert werden kann. Also wenn man das nicht mit der entsprechenden Motivation macht. Also wem gelingt es, Hand aufs Herz, welchem Tantra-Praktizierenden allen Klang als Mantra zu empfinden? Alle Bereiche, in denen er sich befindet, als Buddha fällt, alles, was er sieht, als Manifestation im Mandala. Also wenn dir das sehr gelingt, schön. Ja, das ist, aber das ist, sagt das Hevajra Tantra und so sollst du praktizieren. Das ist eine schöne Übung, wenn man das denn kann. Ne? Also, aber das ist nicht einfach, also wirklich nicht. Nein. Visualisierung par excellence. Ja, ja, ja. Also Visualisierung, was ich als sehr schwer empfinde, wird er da im Zentrum permanent praktiziert, oder? Also Visualisierungen sind eine total gute Meditationsschule. Also du musst ja irrsinnige Konzentration aufbringen. Das ist schon hilfreich. Also das ist auf keinen Fall verkehrt. Aber Hand aufs Herz. Also ich meine, wenn man den Dalai Lama fragt, wenn er eine große Einweihung gegeben hat, wie viele Leute er denn meint, die Einweihung wirklich empfangen zu haben, sagt er immer, wahrscheinlich keiner. Also die Voraussetzung dafür muss man schaffen. Diese Dinge sind da, damit man sie benutzt. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich bin so arm und klein, das werde ich nie schaffen und so weiter. Das zählt im Buddhismus als Faulheit. Also das darf man nicht machen, sondern jeder ist irgendwann in der Lage und je nachdem, wie man sich bemüht, und da kommen wir dann zurück zu deiner Frage, es hängt eben nicht von der Zeit ab. Das ist das, was man begreifen muss. Buddhaschaft hängt nicht von Zeit ab, sondern von den Anstrengungen, die man unternimmt. Man kann dann sagen, das dauert Äonen, Äonen, Äonen, bis man diese Vollkommenheiten erreicht. Aber tatsächlich ist es nicht wirklich die Zeit, die den Faktor ausmacht, sondern die richtige Praxis. Also so, wie man sich an die richtige Praxis gewöhnt, es ist einfach so, man kann den Turbodünger nehmen oder aber auch mühsam irgendwie warten und dann nur einen bestimmten Schritt, nur einen halben Schritt in die richtige Richtung gehen. Jeder geht unterschiedlich. Man kann auch Gras nicht zum Wachsen bringen, indem man dran zieht. Also die Dinge haben einfach ein organisches Wachstum und jeder geht halt auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen ran. Das ist halt so. Ne? Aber die Dinge haben eine eigene innere Entwicklung und die kann man sehr wohl befördern. Und das muss man auch machen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, wäre es ja eh hoffnungslos. Es ist aber nicht hoffnungslos. Es kann noch sehr, sehr lange dauern, aber irgendwann ist diese innere Entwicklung auch nicht zu stoppen. Trotzdem ist es natürlich so, dass dieses nicht in Konzepten denken so wahnsinnig schwer fällt. Also man fällt immer wieder in diese Zeitschiene, man fällt immer wieder in die Ursache-Wirkungsschiene zurück, weil wir nichts anderes kennen. Also weil unser Gehirn das automatisch jeden Vorgang so strukturiert. Auf der niedrigen Ebene kann man damit erstmal arbeiten, aber man muss schon im Hinterkopf wissen, das ist nicht endlos. Also eigentlich ist es ganz anders. Und das ist das Problem dabei. Also wir können uns nicht vorstellen, wie es eigentlich anders ist. Wir wissen nur, dass man da hinkommen kann, zu verstehen, dass es eigentlich ganz anders ist. Also das ist ja auch mit der Zeit, man sagt ja auch, die ist ja auch relativ. Eigentlich gibt es also Leute, die auch das richtig merken können, dass eigentlich alles gleichzeitig passiert. Mhm. Wobei das mir nicht... Ja, das, da gibt es viele entzückende Theorien, die auch alle recht gut und interessant begründet werden. Das sind alles trotzdem wieder Systeme und Modelle. Ja. Worin bestehen jetzt diese Befleckungen, die wir beseitigen müssen, diese Verdunklungen? Einerseits eben aus negativem Karma und auf der anderen Seite aus dieser Unwissenheit des Ego-Greifens. Also die Unwissenheit grundsätzlich über die eigentliche Bestehensweise, die wir mit Konzepten überdenken, die lässt uns ja immer wieder nach einem dauerhaften und einzigartigen, inhärenten Ego greifen. Und was passiert dann, wenn man das macht? Warum ist das so schlimm, wenn man nach seinem Ego greift? Weil man automatisch eine Abgrenzung erfährt. Also wo ein Ich ist, ist auch ein Du. Wo ein Links ist, ist auch ein Rechts. Tatsächlich sind das willkürliche Begriffe, die für uns aber ganz wunderbar funktionieren, um unsere Wahrnehmung zu strukturieren und unser Ich zu strukturieren. Und diese Abgrenzung, die führt automatisch zu eben Leidenschaften wie Stolz, Neid, sich abgrenzen, Minderwertigkeitsgefühl, Vergleichen, Ängsten. Der eine ist besser oder bin ich besser. Ja, dieses ständige Vergleichen. Also das sorgt dann eben für ordentlich eine Fehleinstellung, die dann auch zu ordentlich negativen Handlungen führt. Und damit ist dieser ganze Kreislauf oder das ganze Netzwerk geschaffen, was unheilsam ist. Dieses Ego-Greifen hat eben auch seine Ursachen. Also woraus besteht dieses konzeptuelle Denken? Wir denken Subjekt, Objekt und Handlung. Und aus dieser Wahrnehmung ergibt sich ein konzeptueller Gedankenstrom, der eben auch, wie du das ganz richtig gesagt hast, ja immer Anfang, Mitte, Ende oder solche Strukturierungen vornehmen. Es ist aber tatsächlich nur ein konzeptueller Gedankenstrom, der so nicht der Wirklichkeit entspricht. Das muss man mal als Arbeitshypothese mitnehmen, dass das so ist, dass der Knackpunkt, weshalb wir nicht erleuchtet sind, in diesem seltsamen Konzeptualisieren von Ursache und Wirkung, von Handlungsabläufen überhaupt besteht. Und die nimmt man ja auch für sich selber an. Also in Phänomenen versucht man das wahrzunehmen und in sich selbst scheint man das wahrzunehmen. Ich war mal ein Kind, jetzt bin ich erwachsen und so weiter und so fort. Und da ist doch eine eindeutige Handlung. Ich nehme das Glas. Also das ist vollkommen ohne jetzt große Anhaftung, das ist erstmal eine neutrale Schlussfolgerung von mir. Aber was dieses Ich genau ist, was dieses Glas genau ist, wie die alle zusammengekommen sind, dieses unglaubliche Komplexwerk an Ursachen, Wurzeln, Geflecht, das sehe ich dabei nicht. Sondern ich habe jetzt diesen Vorgang so rausgepickt, der enorm viel komplizierter ist, als er eigentlich ist. Mein Gehirn macht das so, das muss es ja machen. Es filtert auch aus vielen, vielen Geräuschen Stimmen raus und so weiter. Also wir strukturieren mit unserem Gehirn die Wirklichkeit schon in enormer Weise. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn wir das nicht in der Weise tun, die uns unglücklich macht und die uns Unglück bringt und die uns Vergänglichkeit bringt und die uns mit Ängsten vollstopft und so weiter. Und aus dieser Situation will man ja rauskommen. Jetzt haben wir schon ganz schön spät. Hä? Jetzt müssen wir mal zu einem Ende kommen, sozusagen. Obwohl das natürlich endlos ist. Und das sind die Sadhanas, ne? Da sind wir ja. Ne? Die Sadhanas? Ja. Okay. Steht im Na gut, dann hören wir jetzt mit den Sadhanas auf. Okay. Was ist ein Sadhana? Also da wären wir ja beim Thema Tantra. Wofür braucht man ein Sadhana? Also der Aufbau von Sadhanas, wird man feststellen, ist eigentlich immer gleich. Also die Essenz ist immer gleich. Wie die, also ich muss ein bisschen lachen, weil mein berühmter Tibetologe ist mal zu einem ganz großen Meister hingegangen und hat so ganz untertänig gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen dem orangenen Manjushri und dem weißen Manjushri? Der Meister guckt ihn an, das ist wie bei den Gummibärchen. Die einen mögen lieber den gelben und die anderen mögen lieber den weißen. Ich darf nicht hören, nicht richtig. Also, man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen und es ist auch nicht so gedacht. Wichtig ist, alle diese Tankas, die wir hier sehen, hätten auch ein Sadhana passend dazu oder sogar mehrere. Wer hat diese Sadhanas überhaupt mal verfasst? Also da gibt es ganz unterschiedliche. Die meisten sind von erleuchteten Meistern mal irgendwann verfasst worden oder spontane Eingebungen oder manche sagen auch, das haben ihnen die Dakinis, die Kandromas so vorgesungen und so weiter und so fort. Sowas ist natürlich eventuell auch mystisches Sprechen. Also im Grunde, bei vielen Sadhanas, die ich schon übersetzt habe, die sind so kryptisch, die setzen schon voraus, dass man den Ablauf eigentlich kennt. Da erscheint, es ist immer der gleiche Ablauf. Der Mensch, der das Sadhana praktiziert, soll sein gewöhnliches Ich-Bild vollkommen auflösen. Ich habe es ja schon gesagt, Tantra sorgt dafür, dass man viel schneller dieses falsche Ich-Bewusstsein auflöst. Und das macht man, indem man diese Anhaftung an dieses Selbstbild, was man mit sich rumschleppt, in Leerheit auflöst, was ja der Realität entspricht. Wenn ich tot bin, dann löst sich mein Körper völlig auf. Ich löse mich, also meine Bestandteile lösen sich in Raum auf. Es bleibt ja nur mein Geisteskontinuum übrig. Wie also diese schöne Anhaftung an Selbstbild wird vollkommen aufgelöst. Das soll vollkommen aufgelöst werden, ja. Genau. Indem man sich eben in das, was man Leerheit nennt, auflöst. Es ist nicht so, dass dieses Ich, so wie es jetzt hier ist, sich in Manjushri verwandelt oder sowas in der Art, sondern man löst sich erstmal auf, so ist der Vorgang. Man kriegt erstmal in seinen Geist dabei ein Bewusstsein für die Durchlässigkeit und Transparenz dessen, was man jetzt eigentlich ist. Dieser komische Wassersack an Körper, den man hier mit sich rumschleppt, der ist grobstofflich, das heißt, den kann man verbrennen, den kann man zusammenhauen oder was weiß ich nicht noch, der ist eh total vergänglich und löst sich auf. Aber was bleibt, ist ja das Geisteskontinuum, das ja auch zu einer Art Manjushri werden kann, das zu einem Buddha werden kann, das ist ja so. Okay, das also nimmt man vorweg. Anhaftung an Selbstbildnis wird vollkommen aufgelöst, indem man sich als in Leerheit auflöst. Achso, indem man sich in Leerheit. Okay. Ja. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich meistens visualisiert, dass da ein Lotus ist. Das ist sozusagen, man schafft erstmal eine Basis. Ja, man stellt sich im Raum einen Lotus vor, je nach Emanation, in die man sich da reinversetzen will. Da gibt es unterschiedliche Farben. Die Friedvollen kriegen meistens einen schönen weißen Lotus und manche Zornvollen haben dann eben ganz bunte, glühenden, feurigen Rottönen und so weiter und so fort. Hochkomplexe Symbolik, die auch noch auf was anderes anspielt. Darauf erscheint dann wie so ein kuscheliges, knuffeliges Satinkissen eine Mondscheibe. Die ist sozusagen die nächste Unterlage. Und darauf dann, wenn es eine zornvolle Emanation ist, auch noch eine Sonnenscheibe. Aber meistens belässt man es bei den Friedvollen bei der Mondscheibe. Warum? Was sollen die da? Warum legt man da den Mond drauf, um sich draufzusetzen? Das hat etwas mit den Vorstellungen davon zu tun, wie unsere feinstofflichen Kanäle hier verteilt sind im Körper. Mit denen der, und das ist dann wirklich geheim, der fortgeschrittene Praktizierende, der arbeitet ja mit diesen Energieflüssen in seinem Körper. Und die bearbeitet er gedanklich. Aber so auf der anfänglichen Stufe hat man jetzt nur erstmal die Symbolik da und stellt sich so ein kühles Mondkissen vor, wie so eine Mondstrahlung, die ja nicht so heiß ist wie die Sonne, sondern die eher als kühl. Der Mond hat auch den Beinamen der Kaltstrahler sozusagen, also so im indischen Raum, weil der eben nicht so heiß glüht, sondern eher kühl in der Tropennacht empfunden wird. Das sind ja alles indische Symbole. Darauf entsteht dann meistens eine Keimsilbe, die man sich vorzustellen hat. Die stellt man sich da als Buchstaben vor, aber eigentlich geht es auch um den Klang, den das Ding hat. Also bei Avalokiteshvara ist es dann Shri, das ist, so ein, das ist dann im Indischen ja im Sanskrit nur eine so ein Einzelsilbenzeichen. Wir müssten uns das ganze Wort hinsetzen, wenn wir es mit lateinischer Schrift machen. Das ist immer, kann man machen, wie man will, da wäre es jetzt auch kein Problem. Dara ist es Tam, ne? Genau, das ist grüne Silbe Tam. Meistens haben die auch eine Farbe, die mit dem Element in Verbindung stehen oder mit der Weisheit aus dem Jinnamandala. Und wichtig ist, dass dieser Einweihungstext, der vorschreibt, was man sich wann, wie, wo visualisieren soll, der soll ja eine Hilfe sein, dass man die einzelnen Schritte im Geist auch geht. Ne? Also viele Leute können sich das einfach nicht merken, was sie jetzt als nächstes machen sollen, sondern du kriegst da eigentlich, es ist eine Art Drehbuch für den Film, den du dir jetzt im inneren Auge abspielen sollst. Ne? Genau so ist das. Du spulst dir einen Film ab. Und die sind auch manchmal dann mit netten Details geschmückt, also die man noch dazu visualisieren soll, die das Bild noch anreichern. Und es ist ja jetzt so, dass wenn du die Einweihung erhalten hast in die Gottheit des Sadhanas, dann wirst du selber dich hervorbringen müssen aus dieser Silbe Shri als jetzt zum Beispiel Avalokiteshvara. Dann wird beschrieben, aus Tam, dann als grüne Tara, genau. Dann wird halt beschrieben, wie die aussieht, das hat man ja auch nicht immer so parat. Wenn man Glück hat, hat man auch noch einen Tanker, dann sieht man das auch mal, wie das so vorzustellen ist. Und da sind dann alle Schönheitsmerkmale Indiens irgendwie aufgeführt, wie die Sitzhaltung ist, wie die Kleidung sein soll, welche Attribute da sind, bei der Tara eben diese blaue Wasserlilie, dieser blaue Lotus, den sie hat und so weiter. Das hat alles eine tiefere symbolische Bedeutung, über die sollte man dann auch mal nachlesen. Aber der Werdegang ist, dass man als nächstes als ein ganz anderer erscheint, als man vorher war. Das Selbstbild ist aufgegeben, man ist jetzt quasi in dieser Erscheinung als leuchtende Sambhogakaya-Buddha-Lichtgestalt vorhanden. Und muss vor allem, das ist das Wichtigste dabei, göttlichen Stolz entwickeln. Also selbst wenn man das mit der Visualisierung nie so richtig hinkriegt, weil man einfach die Konzentration nicht so hundertprozentig aufbringt und das ja auch erstmal üben muss, dafür ist es ja auch da, dass man das da anhand des Sadhanas übt. Wichtig ist, das, was man göttlichen Stolz nennt, zu entwickeln. Das ist nicht so ein Stolz, ich bin besser als alle anderen, sondern ein Selbstbewusstsein, der Göttlichkeit in sich entwickelt. Und das ist kein eingebildetes Selbstbewusstsein, sondern das kann man haben, weil alle Lebewesen die Buddha-Natur haben. Also man hat die zwar noch nicht entwickelt, aber die Anlage dazu ist da und besteht in dem, was man das natürliche Nirvana nennt, nämlich in der Grundnatur, wie der Geist beschaffen ist. Als Beispiel könnte man sagen, Wasser hat die Natur kristallklar und wunderschön zu sein. Einfach alles kann man dadurch sehen und es ist flüssig und rein und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich da jetzt Dreck reinkippe, den Dreck kann ich auch wieder rauskriegen. Aber die Natur, die Grundnatur des Wassers ist eben diese Reinheit und diese Klarheit. Und genau das Gleiche nimmt man als Beispiel eben für den Geist. Der ist zwar im Moment verdunkelt und getrübt, aber seine eigentliche Natur ist von Liebe gekennzeichnet, von spontan erscheinender Liebe, also der besteht quasi daraus, diese Geistnatur, und von dieser lumineszenten, leuchtkräftigen Erkenntnisfähigkeit. Das ist die Grundnatur des Geistes. Und mit der wird dann Buddhaschaft realisiert. Und weil die eben immer da ist, kann man sich überhaupt als so eine Gottheit ungestraft hervorbringen, denn das ist ja das Endziel, irgendwann wächst man da ja rein. Man beschleunigt sozusagen den Weg durch Vorwegnahme, man schafft schon mal die Kanäle im Geist dafür und übt damit. Das kann natürlich zu Missverständnissen führen, wenn man nicht Mahayana-Motivation hat, das wirklich zum Wohl aller zu tun. Also nicht in irgendeinen Quatsch zu fallen oder das als Zauberpraxis oder sowas anzusehen. Man muss wissen, was man da tut und warum man das tut. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür. Wenn man das dann eine Weile gemacht hat, also diese Hervorbringung hat, versucht man, die zu halten. Meistens sind auch so Schritte da und dann wird das Ganze wieder aufgelöst. Die nächsten Schritte im Sadhana sind ja immer die, dass man dann meistens hat man um sich herum, auch bei den komplexeren Figuren, ein Mandala und sich inmitten des Mandalas visualisiert, je nachdem, was der Text vorschreibt. Und dann ist es eben so, dass diese äußeren Bereiche des Mandalas meistens die Stätten der Wiedergeburt, die nicht zum erleuchteten Palast gehören, die lösen sich auf und schmelzen ein in die Wände des Palastes, in dem man sitzt. Und die Wände des Palastes, die schmelzen ein in die umgebenden Gottheiten. Und die umgebenden Gottheiten schmelzen ein in die Hauptgottheit, die man jetzt selber ist. Und die löst sich genauso auf wie am Anfang. Und dann gibt es unterschiedliche Folgen. Manche bringen sich dann nochmal als Regenbogenkörper hervor und schmelzen sich dann nochmal ein. Aber dieser Vorgang des sich erstmal aufschmelzens, also sich selber auflösens, dann sich hervorbringens in dieser Gestaltung aus der Keimsilbe, dann in die Gottheit, das Mandala drumherum hat man entweder vorher oder direkt mittenbei visualisiert. Und dann dieses unglaubliche Weltgebilde, diesen Kosmos der Erleuchtung, dieses Buddha-Land, was man aufgebaut hat, wieder in Leerheit aufzulösen. Das ist bei allen Sadhanas der gleiche Vorgang. Egal, welche Emanation es ist, das sind dann die Gummibärchen. Aber was dabei wichtig ist, warum darf man so etwas nicht ohne Einweihung machen? Wobei bei der grünen Tara und auch bei Shinresik, also, und das sagt eigentlich auch jeder, den ich gefragt habe, jeder Lehrer hat gesagt, man darf das durchaus ohne, also für die friedlichen Gottheiten, wie soll man dann überhaupt wissen, ob man eine Einweihung in diese Gottheit haben will, wenn man sie nicht praktiziert hat? Ne? Man muss sie auch erstmal kennenlernen, um sie einzuweihen. Man spaziert ja nicht einfach. Also visualisieren, Vorsicht, das darf man bei denen allen. Also du darfst die alle vor dir visualisieren, aber dich selbst hervorbringen als die Gottheit, das darf man, sollte man nicht ohne Einweihung machen. Weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, ich mache die grünen Tara seit Jahren und ich habe mich noch nie. Also ich meine, ich habe auch schon, was weiß ich, wie viele Einweihungen in die mindestens 4 oder 5 oder so. Aber ich habe mich noch, ich habe mich noch nie, oder vielleicht ein ganz klein bisschen inzwischen nach jahrelangen Üben habe ich mich ein ganz kleines bisschen schon als grüne Tara vorstellen können, in einem ganz kleinen Augenblick. Also es ist sowieso schwer, finde ich, total schwer, sich als die Gottheit dann da vorzustellen. Ne? Ja, ja, also dass das nicht einfach ist, das ist schon so. Also, aber der Zweck der Übung ist ja eigentlich genau das, dass man eben das praktizieren will und nicht, um selber grüne Tara jetzt für sich zu werden, weil das schön ist, sondern weil man scharf ist auf die Kräfte, mit denen man anderen wirklich helfen kann. Ja, das ist wobei die Lehrer aber auch sagen, ne? dass man dadurch, dass man, und das haben mehrere Lehrer auch schon gesagt, dadurch, dass man auch die Gottheit lobt, indem man jedes Mal, wenn man jemand anderen lobt, kommt etwas davon zurück, was in das Selbstlob auch stärkt. Mhm. Und wenn man eine Gottheit lobt, die braucht eigentlich kein Lob. Nee, eben. Das heißt, er kriegt das ganze Lob, kommt in mich rein. Das ist natürlich sehr raffiniert. Ja. Nein, das ist nicht raffiniert, das ist so. Das ist wirklich so. Das ist so. Also das ist nicht raffiniert. Das ist schon fast brahmanisches Denken, möchte man mal sagen. Also da ist natürlich was Wahres dran. Das ist ja immer relativ. Also das ist ja... Du sagst jetzt, ist so, also ich weiß nicht. Nee, ich meine, sagen, ich wiederhole ja nur, was die Lehrer sagen. Ne? Ja, ja, ich meine, Geshe Gyaltin, der neulich mal da war, der hat ja gesagt, das Falscheste, was man eben eigentlich machen kann, ist zu glauben, aber für viele ist das eine Hilfe und tut ihnen auch gut, dass da irgendwo so eine Art Buddha rumschwebt, der irgendwie... dem einen was Nettes gibt und dem anderen nicht. Ne? Also das wäre falsch. Man kann das schnell so annehmen, weil das ja auch so plastisch rüberkommt. Ne? Aber die sind ja nicht parteiisch. Also die geben allen alles. Also die würden einem alles in jeder Form geben. Da muss man gucken, also gerade wofür die Tara steht. Aber man wächst ja rein. Also man muss sich da Zeit lassen, das zu verstehen. Das kann man am Anfang auch gar nicht so ohne weiteres. Aber wichtig ist, da kann nie etwas Negatives von kommen. Das ist auf gar keinen Fall. Aber wir sind jetzt kurz hängen geblieben bei dem Thema Praxis ohne Einweihung zu machen. Genau, und du sagtest jetzt eben gerade bei zornvollen Gottheiten auf gar keinen Fall, sagtest du, ne? Ja, ja, ja. Und welche Gefahren siehst du da drin? Es geht nicht darum, was ich da drin sehe, sondern was immer so gesagt wird. Ne? Sagen wir es mal so, wann immer man so eine Einweihung von einem Lama genommen hat, man spürt ja auch was dabei. Also du hängst dich in eine Übertragungslinie rein, du gehst auch Verpflichtungen damit ein Und also meistens gibt es ja Samayas, die man zu halten hat, also diese Verpflichtung. Und das muss man schon sehr ernst nehmen, dass man, die Hauptsorge ist eigentlich, dass diese Praktiken durch falsche Anwendung degenerieren und dann irgendwann niemandem mehr was nützen. Das ist die Hauptgefahr daran eigentlich. Oder dass jemand, also dass Medizin zu Gift wird. Also dass jemand, die mit einer falschen Motivation praktiziert und sie ihm eher schaden, weil sie eher sein Ego boosten und eher seine Anhaftung an sich selbst noch vergrößern und seine falschen Vorstellungen von sich selbst in noch drastischerer Form steigern. Also das wäre dann, wenn er nicht wirklich bereit dafür wäre. Und das sehen natürlich auch Lamas, ob jemand bereit ist für solche Einweihungen oder nicht. Und deshalb geben die ja nicht unbedingt immer so ohne weiteres jedem. Oder aber sie sehen, naja, da ist eh so Hopfen und Malz vollkommen lebende Kap. Vielleicht gibt es wenigstens ein paar gute karmische Anlagen dadurch oder sowas in der Art. Schaden kann sie ihm jetzt nichts oder so. Also ich habe bisher habe ich nur eins erlebt. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Lama gesagt hat zu irgendjemandem, nee, das habe ich noch nie erlebt, dass er sagte, so jetzt du gehst bitte mal raus, ich sehe es dir an, dass du für mich geeignet bist. Das Einzige von dem, was ich gehört habe von Jimi Trix, ist, dass er mal gesagt hat, dein Ego ist mir ein bisschen sehr groß, setz dich mal dahin in die Ecke. Das ist schon mal vorgekommen. Aber noch nie, ich habe nicht gehört, dass er jemanden mal rausgeschmissen hätte von der Zone von der Einweihung. Milarepa wurde sich mal rausgeschmissen. Aber ist jetzt ein historisches Beispiel, ist es jetzt, was du sagst. Ja, ja, aber warum wurde er rausgeschmissen? Bei den anderen, also wo auch die Dagmemma, die Frau von Marpa, seinem Lehrer, gesagt hat, wieso gibt er dir diese Einweihung nicht? Jedem Dödel, der da kommt, gibt er diese Einweihung, aber dir gibt er sie nicht. Ich verstehe nicht. Und das war der Grund, weil eigentlich Milarepa der Einzige war, der würdig genug gewesen wäre, sie zu empfangen. Also der wirklich ein geeignetes Gefäß dafür gewesen wäre. Also wie gesagt, die sie kriegen, ohne wirklich dafür bereit zu sein, denen schadet es jetzt nichts so großartig im Allgemeinen, dann kriegen sie auch. Also wenn einer eh schon völlig geistesgestört ist oder sowas, dann sollte man das nicht machen. Aber das würden sie auch nicht machen, also davon mal ab. Aber bei den anderen, mein Gott, ja, denen kann es jetzt nicht so großartig schaden. Also es sind keine Zaubermächte, die da am Werk sind, sondern es geht wirklich um Reifegrade in puncto dessen, was du ja auch gefragt hattest. Wie kann ich den Vorhang lüften? Wie komme ich dahinter? Wie kann ich wirklich diese Ich-Anhaftung, die ist schwer loszuwerden. Also in jeder Phase alles dessen, was wir tun, werden wir diese Ich-Anhaftung als ein ständiges, sich perpetuierendes inneres Räderwerk überhaupt nicht los. Die setzt sich immer wieder von alleine vor. Die ist wie Krebs, so ungefähr. Und die sorgt für so viel Ärger und für so viel Leid. Also das ist das Ding. Und die ist so schwer zu beseitigen. Und deshalb sind Tantra so wirkungsvolle Hilfen, weil sie auf eine drastische Art und Weise davon befreien und vor allem auch, weil ab bestimmten Punkten, und das lernen sie nämlich nicht jedem Dödel, man bestimmte subtile Manipulationen durch bestimmte yogische Techniken an sich vornimmt. Und das, also eine Einweihung erteilen sie dann noch, aber die hintergehenden Praktiken, die erteilen sie nicht jedem. Also die lehren sie nicht jedem. Die sind nach wie vor sehr geheim. Also die kriegen wir hier nicht gelehrt. Nicht ohne weiteres. Nicht jeder. Manche schon wahrscheinlich, aber nicht allgemein. Das würde dann immer hinter verborgenen Türen. Also diesen Segen und das Ritual wird für alle gemacht, aber die anschließenden, eigentlich weiterführenden Praktiken, die werden nicht allen gesagt. Also da kann man mal von ausgehen. Und die sollte man eben wirklich nicht ohne Praxis und nicht ohne Kontrolle durch einen erfahrenen Meister machen, weil also gerade solche bestimmten Pranayama-Atemübungen, da gibt es eine ganze Reihe, die können auch wirklich dein ganzes physisches System durcheinander bringen, wenn man die nicht unter Kontrolle von einem, der sich da auskennt, macht. Also insofern kann das tückisch sein. Also das muss ja ein längeres Retreat auch sein, in dem Moment. Ja, na klar, das ist eine Lebensaufgabe. Also das ist nichts für uns mal eben ein paar Tage ins Retreat gehen oder sowas, sondern das sind dann die 12 Jahre ins Retreat gehen. So wie Chödin Rinpoche, der 19 Jahre im Retreat war und so weiter und so fort. Also das sind dann schon, andere Schwierigkeitsgrade, die dann meistern. Aber wie gesagt, die Sadhanas sind eben sinnvoll, weil die wie so ein Leitfaden sind, was man wann zu tun hat, wie man es visualisieren soll. Ohne das wüsste man es ja nicht. Ne? Also dann hat man einfach so ein Handbuch dafür, welche Schritte jetzt eins nach dem anderen zu machen. Was ist eigentlich ein Buddhafeld? Weil es ist ja, kommt ja auch in der Quintara Herbeirufung des Buddhafeldes. Ne? Was ist eigentlich ein Buddhafeld? In jeder Mandala-Darbringung bringt man ja quasi das Universum dar, dem vorgestellten Buddhafeld oder nachdem man sich dieses Ding selber als Buddhafeld vorgestellt hat. Also eigentlich ist es sozusagen die reine Sichtweise und Existenzweise eines Buddhas, das ist das Buddhafeld. Also es ist jetzt nicht irgendein lustiger Ort im Universum, wo man dann mit dem Raumschiff hinfliegt und dann ist man im Buddhafeld oder so, sondern es ist die erleuchtete Sphäre des Geistes, die ist das Buddhafeld. Und die verwandelt alles um einen herum in einen reinen Bereich. Also ein Buddha hat nicht mehr die Wahrnehmung zwischen rein und unrein oder so etwas. Alles, was er sieht, ist, wie es in den Prajnaparamita-Texten heißt, rein von Anbeginn an. Also Reinheit ist auch nur ein Konzept, davon mal ab. Und im Grunde ist damit auch nichts anderes als diese subtile, klare, lumineszente, erkenntnishafte Grundnatur des Geistes gemeint. Klare, mein Gott, leuchtende. Das klingt so, als ob es irgendwie in der Matrix adaptiert worden ist. Ja. Aber es ist viel halt älter, die Matrix hat es adaptiert. Ja, ne, meine ich ja, deswegen, also da sind da die ganzen sind da drin. Nur dann eine Visualisierung halt. Herbeirufung des Buddhafeldes, wie, also ich weiß jetzt den Text so richtig nicht auswendig natürlich, aber der kommt ja an einer Stelle vor, Herbeirufung des Buddhafeldes, und dann rufe ich diese eine klare Sichtweise, Existenzweise eines Buddhas herbei. Ja. Genau, du stellst dir quasi bildhaft vor, das, was auch real existiert in deinem Geist, was du aber noch nicht sehen kannst, das stellst du dir jetzt in Bildern vor. Du stellst dir diese wunderbaren leuchtenden Buddhas vor, auf wunderbaren Lotussen sitzen, auf den Mondscheiben sitzen. Die füllen den ganzen Raum um dich an mit Licht und Buntheit und Farben und so weiter, mit Reinheit, dem, was du mit Reinheit verbindest. Und damit schaffst du ja automatisch einen bestimmten Geisteszustand in dir, der wunderbar licht und klar ist. Mhm. Also wenn man eigentlich diese 7 Zweige, die wir am Anfang dargebracht haben, normalerweise, bevor man eine Belehrung beginnt, macht man die sehr ausführlich unter Tibetern. Und ein Bestandteil davon ist auch, dass man den Buddhas ein Bad anbietet. Mhm. Also dass man sich vorstellt, dass man die einschäumt so. Und dass man die, na, man stellt sich das viel, dass man so, so ein Spa den sozusagen angedeihen lässt. Und wenn die dann am Schluss so beduftet und geschrubbt und wunderbar abgetrocknet, also bei Shanti Deva steht das ja sehr schön im Bodhicaya Vatara, was man sich da so vorzustellen hat. Warum? Nicht, weil die dringend ein Bad bräuchten oder sowas in der Art oder weil es einfach angenehm ist. Im Geist, wenn man das sich vorstellt, dieses Frische, dieses Reine, dieses Wunderbare, schafft das gleich einen ganz hellen, lichten Geisteszustand. Mhm. Und nichts anderes ist es im Grunde mit dem Buddhafeld nur nochmal potenzierter. Also es soll dir helfen, die brauchen es nicht. Und wenn man sich das so vorstellt, ist das einfach eine ganz hilfreiche und wunderbare Vorstellung. Die, das ja auch, die brauchen es nicht. Die brauchen es natürlich nicht. Die haben es ja kein Lob, genau, habe ich genau. Das. Genau. Na gut, genau. Jetzt ist es wahrscheinlich schon ziemlich spät, ja, oder? Ja, spät. Es ist sehr spät. Es ist 10:10. Na gut, dann... Können wir das ja mal irgendwann weitermachen? Es ist ja ein endloser Ritt heute gewesen, durch viele Punkte, aber ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ja. Dann können wir noch das... Wir planen mit Nicola, sie hatte auch schon ein Thema, also wir suchen jetzt noch nach dem Datum, einen Sonnabend, wo wir also dann... Wo wir schön Zeit haben, auch mal... mehr Zeit hat. Da geht es dann grundsätzlich um die 12 Lieder des... Vortrag halten. Ja, nein, es geht eigentlich mehr so um so ein, können wir da so eine Art Workshop draus machen, um die 12 Lieder des abhängigen Entstehens, dass wir die mal durchhecheln und alles, was damit sich verbindet. Kein Kreislauf, die sind Glieder einer Kette, aber nicht einer wirklichen Kette, sondern eigentlich ein Netzwerk sozusagen. Das ist ein wichtiges und spannendes Thema. Widmen wir uns doch das Ganze noch, und zwar... Hinten auf der Rückseite ist die Mandala-Darbringung. Du kannst bei mir mit reingucken. Und zwar geht es mit Ich los. Also wir sparen uns die Hälfte des Mandalas. Es ist der erste, zweite, dritte, vierte, der fünfte Abschnitt. Ich bringe dieses reine, die Sinne erfreuende Universum. Bla, ab da geht es dann los. Darf ich nochmal eben eine Sekunde gehen? Ja, wir warten auf dich, Carola. Das ist schön. Mandala-Darbringung, andere Seite. Jetzt guckst du in die Mitte, rechte Seite, Mitte, ab ich da, ich bringe. Mhm. Ja, hier. Ja. Achso, oh Gott. Das kann ich gar nicht mehr. Ich bringe dieses reine, die Sinne erfreuende Universum den wunderbaren und hervorragenden geistigen Lehrern dar. Euch, meinen gütigen, gegenwärtigen Lehrern und denen der Überlieferungslinie. Besonders euch, mein Lehrer, der ihr von edler Wesensart seid, euch Überwinder und großen Vajra-Halter, zusammen mit der Versammlung der Gottheiten und ihrem Gefolge bitte ich, nehmt es aus Mitgefühl an, zum Wohl für alle Lebewesen, und indem ihr es annehmt, bitte segnet alle Lebewesen, unsere Mütter und mich mit eurem großen Mitgefühl. Dieses Fundament mit Duftrauch, Safranwasser und Blumen versehen, mit dem Weltberg Meru, den vier Kontinenten, Sonne und Mond geschmückt, überreiche ich als vorgestelltes Buddha-Land. Mögen sich alle Wesen an diesem Rheinland erfreuen. Auf die Lehre des unübertroffenen Buddha zu treffen, geschieht durch die Güte des geistigen Lehrers. Daher widme ich das Verdienst allen Lebewesen, mögen sie ohne Ausnahme die Fürsorge durch einen reinen, heilsamen Freund erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami.